Nein, jetzt sind gerade noch welche gekommen. Entschuldigt, ich habe mich etwas verspätet gehabt. Wir sind heute im neutralen Gebiet, weder Deutschland noch Italien, sondern Österreich. Als Altösterreicher wurde ich gefragt. Muss sofort sagen, im 19. Jahrhundert rechnete man Österreich zu Deutschland. Nein, und sprach vom außerösterreichischen Zustand. Ich meine, weder Italien noch die Bundesrepublik. Ja, das ist und schon als Altösterreicher wurde ich gefragt, die heutige Diskussion zu leiten. Das Programm ist voll. Professor Wandruscher hat gleich das Wort. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, entschuldigen Sie, dass ich da hier gleich am Anfang wieder etwas sozusagen richtig gestellt habe, was die damalige Zeit betrifft. Ich bin als Otto Brunner Schüler immer interessiert an einer quellennahen Sprache und im damaligen Sprachgebrauch sprach man eben einerseits von österreichischen vom Kaisertum Österreich, also nicht vom Kaiserstaat, sondern diese seltsame altmodische Form Kaisertum Österreich und andererseits eben vom außerösterreichischen Deutschland, denn der Kaiser dieses Kaisertums Österreich, Kaiser Franz, der ist ja zur Enttäuschung auch vieler Deutschösterreicher und vieler anderer, abgelehnt hatte nach den Erfahrungen in der napoleonischen Zeit, wieder die Kaiserkrone aufzunehmen, die Wahlkrone. Er war ja 1792 als letzter Kaiser des römisch-deutschen Reiches gekrönt worden. Der war den Vorsitz in Frankfurter im Deutschen Bund, der seine Sitzungen ja auch im Frankfurt am Main, der alten Krönungsstadt des Reiches, hatte. Und er hat also nicht wieder diese Krönung reaktiviert, auch nicht reaktivieren können, weil er ja auch im Zug des Napoleonischen Krieges bekanntlich auch Konzessionen gemacht hat, vor allem gegenüber den Rheinbundfürsten. Er hat aber gerade 1814/15 hat er ja sehr stark, also auch die nationaldeutsche sozusagen Position vertreten. Es gibt ein berühmtes Gespräch mit dem bayerischen Germanisten Schneller, wo er dann auch die Bayern lobt, weil die sich auch im Kampf gegen die Franzosen zuletzt doch sehr hervorgetan hätten. Und jetzt sagt er, jetzt können wir endlich unser deutsches Brot essen und wenn die Franzosen wiederkommen, dann bin ich auch wieder da, hat er im Dialekt gesagt. Und der Schneller hat das sehr schön, der war ja ein Linguist, diesen Dialekt sehr schön transkribiert. Wir hören, können ja also sozusagen hören. Nun, der Titel meines Referats, der mir zugeteilt worden war, war ja die deutsch-österreichischen Liberalen und die italienische Einigung, das heißt eigentlich und Italien, aber der Titel bei uns ist ja der Blick von Deutschland, die italienische Einigung und von Italien aus die deutsche Einigung. Das fällt ziemlich genau in den Zeitpunkt zwischen 1830 und 1870 bzw. 72. Es ist ein unendlich breit gefächertes Thema und ich möchte mich zunächst einmal terminologisch mit einigen Begriffen beschäftigen. Ich möchte außerdem, es gibt eine unendliche Literatur, ich könnte also zwei Stunden oder mehr reden, aber das wollen wir ja nicht, sondern ich will mich auf einige Fälle, also Fallstudien beschäftigen, Persönlichkeiten, und das ist nicht, weil ich also ein extremer Anhänger des Prinzips, es sind die Menschen, die die Geschichte machen, wäre, sondern aus dem einfachen Grund, weil der Liberalismus auch nicht als Bewegung, sondern eben nur an einzelnen Persönlichkeiten, sehr verschiedenartigen Persönlichkeiten illustriert werden kann. Dazu gehört auch die Tatsache, dass wir hier uns erst einmal einigen wollen, wovon spricht man, was versteht man unter Liberalismus. Das Wort Liberalismus ist ja auch ein Wort, das unendlich, ebenso wie Romantik, Renaissance und so weiter, Klassik und so weiter, darüber hat ja Herr Tanner auch schon gesprochen, unendlich ausgedehnt worden ist und die verschiedensten Deutungen gehabt hat. Und das Seltsame ist, dass dieses Wort Liberalismus eigentlich nie vorkommt in den Parteien. Es gibt keine in Österreich, eigentlich, man muss sagen, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, keine Partei, die sich liberale Partei oder auch nur freiheitliche Partei nennt. Es gibt jetzt eine FPÖ, eine freiheitliche Partei. Vorher hat es so etwas nicht gegeben und gerade bei dieser freiheitlichen Partei wird ja im Rahmen der Liberalen Union immer wieder auch ihr Liberalismus in Frage gestellt. Andererseits ist das Wort Liberalismus kommt natürlich schon um 1830, das ist also genau diese Zeit, die älteste Erwähnung dieses Begriffes kommt gerade im Frühjahr 1830, das ist eine ganz große Zäsur für das politische Bewusstsein in Österreich. Es ist die Zäsur, wo die politische Lyrik beginnt. Eine politische Lyrik, die also mit dem bekannten Spaziergängen eines Wiener Poeten von Anton Alexander Auersperg mit dem Pseudonym Graf Auersperg mit dem Pseudonym Anastasius Grün ist und die zieht sich dann durch. Also man spricht immer von Liberalismus, man spricht immer von den Liberalen, aber offiziell gibt es keine liberale Partei. Das hat natürlich allgemein mit der Abneigung gegen das Wort Partei zu tun, das etwa auch in der Mutter des Parlamentarismus, also in England, ja kommt, die ersten Parteibezeichnungen Whig und Tories sind ja Schimpfnamen und bis auf den heutigen Tag hat ja das englische Parlament ja eine Scheu vor der Bezeichnung Partei. Sie wissen, dass in den Verfassungen, etwa in der Weimarer Verfassung, in der österreichischen Kelsenverfassung, das Wort Partei auch nicht verwendet wird. Die Engländer haben ja ein ganzes Vokabular entwickelt, um das Wort Partei zu vermeiden. Es wird zwar in den Zeitungen natürlich, weil mit C konservativ und L Labour bezeichnet, aber im Parlament sagt man nicht, sondern man sagt, I and my friends, oder those with whom I normally associate, we on this side of the house und so weiter. Also eine ganze, das ist, als ob das ein Tabu wäre, man darf das Wort Partei oder auch Conservative und Labour eigentlich nicht aussprechen. Und im Jahr 50 noch hat ein Abgeordneter im Unterhaus zu mir gesagt, ein Konservativer, we are not a party, we are just a bunch of friends who happen to have the same prejudices. Da ist dieses Begriff des Vorurteils, also wir sind keine Partei, wir sind gerade ein Haufen von Freunden, die zufälligerweise dieselben Vorurteile haben. Da ist natürlich die Idee von Edmund Burke von den Prejudices als einer Grundlage jeder menschlichen Existenz hier vorhanden. Also es gibt keine Bezeichnung. Die Liberalen sind nun außerdem eine Honoratio, von Anfang an, als sie dann als Partei auftreten, sind sie eine Honoratiorenpartei, das italienische Wort notabili, nach dem Begriff eben von Max Weber. Es ist ja die Parteien, als es zu Wahlen kommt, nämlich im Jahre 1848, zu den ersten modernen Wahlen Deutschland, in Österreich auch, da wird gewählt und da versammeln sich dann, da gibt es auch keine Bezeichnung, auch zunächst nicht einmal Rechte und Linke. Es gibt ja auch keine Parlamentshäuser, nicht weil in Frankfurt die Paulskirche, also eine Kirche, in Wien die spanische Reitschule und dann später ein Theatersaal Also es gibt diese Parteien, die sammeln sich allmählich und daher haben sie auch keine Bezeichnung, sondern nennen sich ja bekanntlich Frankfurter Hof, Donnersberg und Hof und so weiter nach den Gasthäusern, wo sich die Abgeordneten getroffen haben. Später kommt dann links und rechts allmählich auf und gerade da haben dann die Liberalen die seltsamsten Bezeichnungen gehabt. Sie heißen dann also Verfassungspartei, dann später Vereinigte Linke, ein Teil der Liberalen heißt der Verfassungstreue Großgrundbesitz. Es gibt dann später Deutsche Volkspartei, Deutsche Fortschrittspartei, Deutsche Agrarpartei, Deutsche Arbeiterpartei. Die bleibt sogar außerhalb, das ist die Partei, die 1904 gegründet wurde und die sich dann 1918 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in den Sudetenland, die aber waren. Und es gibt also die verschiedensten und dann gibt es die sogenannte deutsche Gemeinbürgschaft, die dann im deutschen Nationalverband vereinigt werden, die ein ganz lockerer Verband ist, von dem dann der altdeutsche Raphael Bacher das berühmte Verslein geschrieben hat, der eine saß, der andere stand, der stimmte für, der wider, das ist der Nationalverband, stimmt anders, Lied der Lieder, also das bekannte Lied der Burschenschaften und so weiter. Das heißt, es gibt also diese Bezeichnung, auch die Großdeutsche Volkspartei und so weiter ist dann wird manchmal als Liberale bezeichnet, aber das Wort Liberale Partei kommt also bis nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht auf. Und das ist eine sehr eigentümliche und interessante Tatsache. Andererseits gibt es heute Leute, die zum Beispiel von einer liberalen Partei in der Zeit der Französischen Revolution sprechen, was dann zu den völlig schiefen Dingen kommt, dass etwa der berühmte Carlo Antonio Martini, der einer der größten Aufklärer und fortschrittlichen Leute war, dann auf einmal in dem Buch so einer jungen Dame als Mann des Rückschritts bezeichnet wird. Ich glaube, Beppe Olmi und alle, die dieses Werk über Il Trentino geschrieben haben und die anderen, die ihn als den Salomone della Lombardia bezeichnet haben, es ist der Mann, der die freiheitlichste Verfassung geschrieben hat, die wären entsetzt, wenn er nur deswegen als Mann des Rückschritts bezeichnet würde, weil er nicht die Beichtzettel abgeschafft hat, die Maria Theresia von ihren Beamten, aber auch in Wirklichkeit auch nicht so oft gefordert hat, wie man das behauptet hat. Nun, also lassen wir das da so viel nur zu diesem Begriff. Wir verwenden liberal in dem Begriff, wie er in Spanien nach 1815 entstanden ist, dann über Frankreich, Westdeutschland, eben auch nach Österreich gekommen ist. Und da gibt es eine Äußerung, gerade im Frühjahr 1830 von Eduard von Bauernfeld, ein Dichter, ein Freund ein Freund von Grillparzer auch, der schreibt damals, die französische Politik rückt uns täglich näher und immer näher. Siegt der Liberalismus in Frankreich, so kann das auch für Österreich nicht ohne Folgen bleiben. Also eine hier schon erkannt, dass es eine ähnliche Situation hier geben kann. Es hat ja damals schon vor 1830 hat es ja schon eine Situation gegeben, schon in den letzten Jahren vor 1830, dass hier es wahrscheinlich wieder zu einer Revolution kommen werde. Dieser Eduard von Bauernfeld war ein Dichter, der eine ungeheure Rolle gespielt hat. Grillparzer hat in seinen Erinnerungen an die Österreichische Revolution sogar geschrieben, dass er eigentlich der Mann und dann sagt er, man mag vielleicht etwas Komisches daran finden, dass ein Mann, der gar nicht so bedeutend war, der war eben der große Busybody, wie man so sagt, der ist herumgelaufen, aber dann war in den mit dem ständischen Liberalismus, er war Schriftsteller, verkehrte in dem kleinen Wien damals, wo jeder jeden kannte, kannte er also auch alle Leute, war eine, hat sehr lang dann gelebt. Und da schreibt der Grillparzer von ihm, seine Rolle war die der Vögel, die den Samen von einer Insel zur anderen tragen. Eine sehr schöne Formulierung. Er sagt, er war kein bedeutender Mann, aber er hat für den Ausbruch der Revolution, er hat dann in der Revolution selbst gar keine Rolle gespielt, weil er sich sofort zurückgezogen hat. Aber er war der Mann, der also hier sagt, siegt der Liberalismus in Frankreich, so kann das auch für Österreich nicht ohne Folgen bleiben. Damit bin ich schon bei der ersten widerspruchsvollsten und kompliziertesten der Persönlichkeiten, die hier eine Rolle gespielt haben. Und zwar ist das eben Grillparzer. Franz Grillparzer, der große Dichter, der in Österreich eben als der dritte Klassiker nach Schiller und Goethe angesehen wird, mit der Trias der griechischen Dichter, nicht nur Aeschylus, Sophokles und der dunkle Euripides. Und er selbst hat das ja auch einmal bei aller seiner Bescheidenheit einmal ausgedrückt, wie er sagte, Goethe sei ihm nicht ganz gerecht geworden, weil, obwohl ich doch Überzeugung bin, dass ich nach Schiller und Goethe der bedeutendste Dichter in deutscher Sprache geworden bin. Grillparzer, der ein sehr interessanter Mann war und der nun auch gerade im Jahre 1830, das hat auch persönliche Gründe gehabt, etwas schreibt, was sehr interessant ist, die Wirkung von Frankreich, der Französischen Revolution hier zeigt. Das ist auf die Nachricht von der Vertreibung Karls X. in Frankreich, notiert Grillparzer in seinem Tagebuch. Und jetzt müssen Sie, passen Sie bitte auf, wie er, das ist sehr typisch für Grillparzer, immer wieder das einerseits, andererseits, es beginnt so. Also Grillparzer, müssen Sie bedenken, ist damals schon anerkannter Dichter, andererseits aber im Konflikt, im innerlichen Konflikt mit dem Metternich'schen System, ist Staatsbeamter und dann schreibt er in seinem Tagebuch, die Franzosen haben ihren König verjagt, der ihnen in die Zähne versucht, die Verfassung zu brechen, und das ist also ja die französische Verfassung, die wir vorhin ja hatten, und sie zu einer Art, Gedankenstrich, Österreicher zu machen, was denn bürgerlich und politisch genommen offenbar das Schlimmste ist, was man irgend werden kann. Ich wollte, ich wäre in Frankreich und ein Eingeborener, das heißt also ein Franzose, ich wäre eben jetzt in Stimmung, mich für eine interessante Sache totschießen zu lassen. Also wir müssen denken, Grillparzer ist damals 39 Jahre alt, also auch in einer, heute würde man sagen, Midlife-Crisis, auch persönlicher Art damals gewesen. Also für mich für eine interessante Sache totschießen zu lassen. Obwohl das Ganze auch seine schlimme Seite hat. Gibt der König nach oder setzen Sie ihn ab und nehmen sich etwa den Herzog von Orléans, so gewinnt der Demokratismus eine so furchtbare Oberhand, dass bei der Beweglichkeit des französischen Charakters an gar kein Aufhören zu denken ist. Und doch, immer besser als der Geist erliegt und die edelsten Bedürfnisse des Menschen werden einem scheußlichen Stabilitätssystem zum Opfer gebracht. Überhaupt gibt es wohl kein anderes Mittel, die Zeit zu reinigen und dem vorherrschenden Egoismus die Waage zu halten, als den Staat und die Teilnahme aller an seinen Interessen. Die Macht der Religion, die sonst in dieser Beziehung wohltätig wirkte, ist erschöpft. Ja, der Bürgersinn würde vielleicht die Religion entbehrlich machen, was umso besser wäre, da ihr positiver Teil doch zu eitel dummen Zeug führt. Die ganze Welt wird durch den neuen Umschwung sich erkräftigen, nur Österreich wird daran zerfallen. Der schändliche Machiavellismus der Leiter, die, damit die Herrscherfamilie das einzige Staatsverband, also das einzige Staatsband ausmacht, die wechselseitige Nationalabneigung der einzelnen Provinzen hegten und nährten, hat des die Schuld. Der Ungar hasst den Böhmen, dieser den Deutschen und der Italiener sie alle zusammen. Und wie widersinnig gekuppelte Pferde werden sie sich in alle Welt zerstreuen, wenn der fortschreitende Zeitgeist die Gewalt des klemmenden Joches schwächt oder bricht. Ja, aber andererseits natürlich der Italiener, der Deutsche, der Ungar, das ist alles cum grano salis zu nehmen. Aber das war eben damals seine Stimmung. Er hat ja schon die schlechten Erfahrungen gemacht, dass er patriotische Nationalstücke, König Ottokars für die Tschechen, der treue Diener seines Herrn und für die Ungarn gemacht hat und dass er von dem Nationalismus dieser beiden Nationen scharf angegriffen wurde, die er dann beschimpft als die beiden eitelsten Nationen, die wir in Österreich haben, die Tschechen und die Ungarn. Das heißt, eitel meint er damit eben einen stark entwickelten Nationalismus haben. Dieses Land allein wird nicht bestehen, wenn der erfrischende Morgen für die anderen hereinbricht. Und ich bin so albern, mich darüber zu kränken, der ich durch alle meine Neigungen darin festgehalten werde, obwohl ich sehe, dass mein besserer Teil unter dem Andrang ihrer Geistesverräterei zugrunde geht. Ich hätte dieses Land halb ein Capua und halb eine Fronfeste der Seelen. Das berühmte Gedicht Abschied von Wien, wo er dann sagt, wo er Wien sagt, schön bist du, gefährlich ist dein Sonnenhauch, dem Schüler wie dem Meister, verderblich ist dein Sonnenhauch, dem Schüler wie dem Meister. Schön bist du, doch gefährlich auch, du Capua der Geister. Capua aus der Antike, nicht wahr, der Ort, wo die Soldaten Hannibals verweichlichten, wenn sie lagen und dann eben nicht den Sieg für Hannibal bringen konnten. Sie sehen, was hier die klassische Bildung, was das damals natürlich für die Leute als Verständigungsmittel gewesen ist. Ich hätte dieses Land halb ein Capua und halb eine Fronfeste der Seelen zeitig verlassen müssen, wenn ich ein Dichter hätte bleiben wollen. Nun ist es zu spät. Mein Inneres ist zerbrochen. Aber wahrlich, wahrlich, Sie sehen fast geradezu eine biblische Redeweise, ich war der Anlage nach bestimmt, eine bedeutende Stelle unter den Dichtern der Deutschen einzunehmen. Der Anlage nach? Fragezeichen. Als ob Charaktereigenschaften nicht ebenso gut dazugehörten als Geistesfähigkeiten. Sie sehen hier diese innere Zerrissenheit, die ja bei Grillparzer eigentlich die Basis ist. Er hat das selbst auch gewusst, da gibt es ein wunderbares Gedicht, wo die Seele des Dichters mit der Muschel und dem Wasserfall vergleicht. Das ist eben dann das in Gastein. Die Muschel, die unter Schmerzen als Krankheit die Perle gebiert, der Wasserfall, der im Tode, nämlich beim Abstürzen, seine Schönheit offenbart. Und dann sagt er eben, Seele des Menschen, wie gleichst du der Muschel, Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind. Nicht? Hier ist also mit ganz unüberwindbarer Schärfe und Klarheit das große Dilemma ausgesprochen, unter dem Grillparzer ebenso wie die meisten anderen bedeutenden politischen Dichter und Denker Österreichs zwischen 1815 und 1918, aber wir wollen ja nur die Zeit bis 1870 betrachten, gelitten hat. Der Einsicht in die Unausweichlichkeit einer Entwicklung im Sinne der liberalen und nationalen Zeittendenzen, ja einer weitgehenden persönlichen Zustimmung zu diesen Idealen, steht die Erkenntnis gegenüber, dass der Sieg der Zeittendenzen unweigerlich den Zerfall des geliebten Vaterlandes nach, mit sich bringen müsse. Und dieses Dilemma hat Grillparzer, den ja Hugo von Hofmannsthal neben Goethe und Geist und Goethe als den politischesten Dichter deutscher Sprache bezeichnet hat. Ein sehr interessant, dass er nicht den politischen Dichter des Liberalismus, nämlich Friedrich Schiller, hier nennt, sondern Geist und Goethe hat Grillparzer hier ausgesprochen. Und 1834 schreibt er dann: Mir ist alles gleichgültig geworden, nur die politischen Fragen interessieren mich mit, ein Augenblick, das ist das richtige Wort, interessieren mich mit ganz unsinniger Intensität, hat er damals gesagt. Augenblicke mal, ich, ja, nein, da ist es. Und nun ist die Frage, wie steht er in dieser Zeit zu Italien? Da muss ich auch wieder einen Moment zurückschalten. Er hat in den Jahren, in den 30er Jahren, hat er Stellung genommen und wie er von der Affäre von Zürich gehört hat, hat er, das ist der Streit um David Friedrich Strauß, hat er einen Brief an den Bürgermeister Hirzel von Zürich geschrieben. Die Zürcher hatten David Friedrich Strauß berufen, es gab dann große Demonstrationen anti-David Friedrich Strauß, weil er das Leben Jesu geschrieben hatte, und dann hat er also seinen Lehrstuhl wieder verlassen, wieder verloren, und Grillparzer schreibt da einen Brief an Hirzel, schickt ihn aber nicht ab. Das ist für Grillparzer sehr typisch, er schreibt immer wieder Briefe, die er dann aber doch nicht abschickt. Als er Mitglied der Akademie der Wissenschaften wird, also Mitglied des Herrenhauses, schreibt er, er nimmt diese Ernennung nicht an. Dann sagt er, naja, ich nehme es doch an, ich werde aber nicht hingehen, und dann geht er doch hin. Das ist also eine ewig dieses Schwanken, das, was auch auf seiner Natur bedingt ist. Seine Mutter hat Selbstmord begangen, ein Bruder hat Selbstmord begangen. Er selbst litt unter starken Depressionen und fühlte sich ständig zerrissen zwischen, eben zwischen der Loyalität, zwischen der Dichtkunst. Er besucht ja dann im Jahr 1826 auch Goethe, er ist da auch enttäuscht, verhält sich da auch ähnlich enttäuscht wie Heine, beziehungsweise wie, wir haben ja darüber gesprochen, dass er also auch Manzoni enttäuscht hat, und so ist, ist das bei Goethe, auch bei Grillparzer gewesen, er litt darunter und hat andererseits doch immer Goethe und Schiller als das Ideal bezeichnet, und er hat dann auch das berühmte Wort, das immer wieder, das er immer wieder ausspricht, vorwärts geht das und weiter geht das tolle Treiben, von vorwärts, vorwärts erschallt das Land, ich möchte am liebsten stehen bleiben, wo Schiller und Goethe standen. Also er ist hier ständig zerrissen zwischen der Sehnsucht nach Veränderung und gleichzeitig das Gefühl, dass das, diese Veränderung, dass das alles Schwierigkeiten nur bringt und Gegensätze. Und im Grunde hat er zu der jungen Bewegung, zum Beispiel auch gerade zum vielgenannten jungen Deutschland, eine ganz negative Einstellung, wie er ja auch zu Hegel eine negative Einstellung. Er hat jede Bezeichnung als Liberaler oder Konservativer abgelehnt. Er hatte ja ein Wort geprägt, das sehr typisch für ihn ist. Das ist hier. Ja, also der Hofmannsthal nennt ihn neben Goethe und Geist den politischesten Kopf unter den neueren Dichtern deutscher Sprache. Und von Goethe hat er dann in der Selbstbiografie geschrieben, er ist mir auch in der Folge nicht gerecht geworden, insofern ich mich nämlich denn doch trotz allem Anstande für den Besten halte, der nach ihm und Schiller gekommen ist. Er hat also hier eine ganz eigentümliche Einstellung und in diesem Gedicht die Verwendung, die Einschränkung, ich möchte erst möglich stehen bleiben. Und er weiß, dass man nicht stehen bleiben kann, sagt aber dann gerade doch, dass er am liebsten stehen bleiben würde. Und er hat auch die Bezeichnung als konservativ oder als revolutionär abgelehnt. So hat er zum Beispiel die neuen Kritiker mit Papageien verglichen und hat geschrieben, sie haben drei oder vier Worte, die wiederholen sie an jedem Orte. Romantisch, klassisch und modern scheint schon ein Urteil diesen Herrn. Und er hat etwa den Julian Schmidt und den von ihm besonders verachteten Halbwisser und sachunkundigen Schwätzer Gervinus verurteilt und geschrieben, sie haben lauter Schachteln fertig und da stecken sie einen hinein. Nicht also diese Vorstellung, dagegen hat er sich gewehrt. Ja, und er hat sogar, was man nicht ganz wörtlich nehmen darf, später gemeint, er habe die Sappho nur geschrieben, um zu zeigen, dass er etwas ganz anderes machen könne als die Ahnfrau, also Schicksalsdramen und nicht nur Schauergeschichten schreiben. Und als beim Besuch bei Goethe die Sappho lobt, da schreibt er, er lobte sehr die Sappho, womit er sich eigentlich selbst lobte, da ich ja mit seinem Kalbe gepflückt habe. Das heißt, die Sappho ist also im Gegensatz natürlich zur Ahnfrau und zum König Ottokar und so weiter, eben in goethischer Manier, nicht wahr, nach der Iphigenie und Tasso. Und das ist ihm dann auch nicht wieder recht. Und dann hat er ja eben diese seltsame Sache, der Goethe hat ihn verabschiedet und dann wurde ihm nachher freundlich, aber kühl. Und dann wurde ihm gesagt durch den Kanzler Müller, Goethe erwarte ihn am Abend, da sei er allein. Und dann ist er also aus Schüchternheit nicht hingegangen und Goethe hat das natürlich sehr übel genommen. Und daraufhin hat er eben dann diese Äußerung gemacht. Er hat besonders dann, wenn die Wogen des Kampfes zwischen den Parteien der Beharrung und der Bewegung hochgingen und man von beiden Seiten von ihm eine eindeutige Stellungnahme verlangte, dies meist abgelehnt, wie in den beiden im Sturmjahr 48 entstandenen viel zitierten Epigrammen, als liberal eins der Verfolgung Ziel, schilt mich der Freiheitstaumel nun servil, nicht hier noch dort in den Extremen zünftig, ich glaube bald, ich bin vernünftig. Ich möchte da hier auch sagen, warum ich so oft aus den Epigrammen zitiere, weil die Epigramme zeigen ihn wirklich als politischen Dichter. Er hat diese Epigramme einerseits für die Schublade, um sich sozusagen seinen Ärger loszuwerden, geschrieben, andererseits kursierten sie aber doch in der Wiener Gesellschaft. Das heißt, sie wurden nicht gedruckt, sie wurden erst nach seinem Tode gedruckt, aber man wusste von ihnen zum Beispiel dieses Epigramm gegen Metternich, nicht wahr, geruht für sein, als der Metternich krank war, schrieb er schon eine Grabinschrift für Metternich, was ja nicht sehr pietätvoll war, und schrieb, hier ruht für seinen Ruhm zu spät, der Don Quixote der Legitimität, der wahr und falsch nach seinem Sinne bog, zuerst die anderen, dann sich selbst betrog, vom Schalk zum Toren ward, bei grauen Haupte, weil er zuletzt die eigenen Lügen glaubte. Das ist natürlich dem Metternich hinterbracht worden und Metternich, der ja ein Grand Seigneur war, hat darauf gesagt, Gott sei Dank hat Grillparzer, dieser große Dichter, auch anderes geschrieben als das antizipierte Epigramm auf mich, wie ja bekanntlich auch die heinischen Lieder, Gedichte, auch die politischen, gern zitierte, sie verbieten ließ und Heine ihn ja andererseits als Grand Seigneur auch schätzte. Er sagte, er war hatte den seltsamen Wunsch, der einzige freie Mann in Österreich zu sein. Er las alle sagen und er lobt ihn ebenso wie Grillparzer, der so wahnsinnig anti-Metternich zuerst ist, dann nach der Revolution sagt, ein Fehler war es dann, dass man den Metternich, denn er wäre bei allen seinen Schwächen doch der einzige gewesen, der dem Fortrollen hätte, der das Fortrollen hätte aufhalten können. So viel zu Grillparzers Stellung insgesamt. Im Detail kann ich das nicht so ausführen. Wichtig ist hier, dass nach 1835 hier der Antiklerikalismus und da kommen wir wieder zu Italien, die Gegnerschaft gegen die katholische Kirche und gegen die Religionspolitik des alten Metternich gewesen ist. Nicht war der alte Metternich, der ja bekanntlich ein großer Lebemann gewesen war, der viele Diplomaten nicht nur erzogen, sondern auch selbst gezeugt hat. Es waren dann seine besten Mitarbeiter, waren dann also die unehelichen Söhne von denen man nur sich hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte, nicht war der Hübner, auf den wir noch kommen werden, Josef Alexander von Hübner, dann der ja berühmte Empfang bei Napoleon III. War, dann der Hügel, der Diplomat in Florenz war und zum Schluss noch 65 der Graf Blome, der holsteinische Graf Blome Salzau, der ein Enkel Metternich von der Beziehung Metternichs mit der Fürstin Bagration war. Also er hat also hier er war ja dreimal verheiratet, vorher aber noch eine große Anzahl von Geliebten gehabt und die dritte Frau von ihm, das ist dann die sehr junge Gräfin Sici Ferraris und dann hat man sich erzählt und hat die Ansicht vertreten, Metternich sei jetzt sozusagen begott geworden, nicht wahr, unter dem Einfluss dieser jungen Frau, weil er ja eben nichts anderes bieten konnte als die Wiederzulassung der Jesuiten oder also wollte und die Vertreibung der Zillertaler Protestanten und so weiter. Das ist natürlich eine sicher übertriebene und unrichtige Sache, aber die Abneigung, die tiefe Abneigung gegen eine klerikale Kirchenpolitik ist bei Grillparzer sehr stark und er, der gegen solche Klischees und Etikettierungen war, hat doch eines einmal ausgesprochen. Er hat nämlich das Konkordat von 1855 auch nur bei sich als eine blutige Ohrfeige für uns alte Josephiner. Und das ist das Wesentliche. Daher ja auch die Abneigung gegen Hegel, gegen einen Teil gegen das junge Deutschland und so weiter. Er ist ein alter Josephiner gewesen. Und er hat eben schon in jungen Jahren hat er ein sehr unangenehmes Erlebnis gehabt, das mit Italien zusammenhängt. Er ist 1819 nach Italien gereist als Begleiter eines Graf Wurmbrand. Und unterwegs hat sich dieser Graf Wurmbrand der kaiserlichen Reisegesellschaft angeschlossen. 1819 ist ja der letzte Besuch eines österreichischen Staatsoberhaupts in Rom zwischen 1819 und der nächste hat 1971 stattgefunden. Also wie? Jonas, ja, als Begleiter, als Jubelperser sind wir da eingeladen worden. Naja, kurz und gut, das war eine große Versöhnungsfest, das war wunderschön, aber davon will ich ja nicht reden, sondern nur, also Sie müssen sich vorstellen, das katholische Österreich hat zwischen 1819, da kam natürlich dann die römische Frage dazwischen, da kam der Konflikt dazwischen eben mit der Aufhebung des Konkordats, hat zwischen 1819 und 1971 hat nie ein Oberhaupt der Monarchie natürlich sowieso nicht mehr, und aber dann auch nicht der Republik. Da kam dann die Südtirol-Frage, es war immer irgendetwas, was da dazwischen kam. Nie ist nie nach Rom gekommen. Nicht? Franz Josef hat den Besuch, König Umberto im Jahr 1882 die Gründung des Dreibundes gemacht hat, nicht erwidert, was, und zwar hat er angeführt, ja, also es ist nicht nur die Rücksichtnahme auf den Papst, sondern der innerste Grund war vielleicht auch, ich sehe mich nicht einen Kranz im Pantheon am Grabe Viktor Emanuels niederlegen, der ihm ja schließlich, den er besucht hat in Venedig damals noch, da gab es einen Gegenbesuch, ganz kurz nach der Abtretung Venetiens, aber dem Mann, der ihm die Lombardei und Venetien geraubt hatte, da einen Kranz niederzulegen. Also mit dieser Reisegesellschaft fährt Grillparzer nach Rom, und dann kommt jetzt etwas sehr Interessantes, er hat dort ein Gedicht geschrieben, auf die Ruinen des Campo Vaccino, also das heißt auf das Forum, und zwar schreibt er über das Kolosseum und das Kreuz im Kolosseum. Dieses Gedicht ist dann auch so halb gegen seinen Willen in einem solchen Almanach veröffentlicht worden. Und da heißt es, überall könnte das Kreuz stehen, aber nicht im Kolosseum, dem Mittelpunkt der Antike. Soll ich den Balken preisen, der den Vater mir erschlug? Der Vater ist die Antike, die durch das Christentum getötet wurde. Die sehr fromme vierte Gemahlin des Kaiser Franz hat diese Sache natürlich sehr in die falsche Kehle sozusagen bekommen, war empört darüber, dass ein Beamter und noch dazu einer, der in Begleitung des Kaisers nach Rom gekommen war, ein solches Gedicht schreibt, und da war er von da an, war Grillparzer, bildete sich natürlich mit einer Art von Verfolgungswahn auch ein, dass er also verhasst ist. Nicht wahr? Das spielt hier eine große Rolle. Dieser Antiklerikalismus ist bei ihm sehr stark. Er erfährt nur dann 1846 eine seltsame Wendung, als der Mythos von Pio Nono auftaucht, und da schreibt er dann zwei Epigramme. Wir waren just nicht päpstlich gesinnt, jetzt rufen wir uns Kaiser, gib Pius die Tiara auf und werde unser Kaiser. Und das andere war, fährst du sofort in deiner Bahn und lässt dir dein Ziel nicht verrücken, so werden die Deutschen Römische und die Römischen Deutschkatholiken. Das Deutschkatholiken, das war ja die Sekte, die entstanden ist, um die Trierer, den Johannes Ronge, der den Deutschkatholizismus der 48 eine große Rolle gespielt hat, so wie dann der Döllingersche und auch über der Döllingersche Altkatholizismus, aber auch sich ja dann keine Wirkung gezeigt hat. Also da ist diese Begeisterung für den Pio Nono, die natürlich dann nach dem Syllabus und nach dem vor allem auch nach der Unfehlbarkeitserklärung zu einer ganz scharfen Gegnerschaft Platz gemacht hat. Da spielt das Italien natürlich eine große Rolle, spielt dann auch wieder eine Rolle, da wird Italien erwähnt, als der regierungsunfähige Ferdinand, der Sohn des Kaiser Franz, der auch bös war auf Grillparzer, weil er ein Gedicht geschrieben hat auf die Genesung des Kronprinzen, und da hat er geschrieben, ich weiß nicht viel von dir, wir wissen nur, du bist gut. Und das hat man, die Italiener werden das sicher gut verstehen, buono heißt ja im Italienischen auch ein bisschen dumm, ein bisschen schemo, uomo buono, un'anima buona, und so weiter war es auch da. So dumm war wieder Ferdinand der Gütige nicht, dass er das nicht empfunden hat. Er war vielleicht auch misstrauisch, und damit hatte also Grillparzer die Stellung, die eigentümliche Stellung, dass er zwar die Institution der Monarchie sehr schätzte, aber den Kaiser Franz hasste, weil der seinen Ottokar nicht verstanden hat und ihm das sogar abgekauft hat, nicht nur ein patriotisches Gedicht. Ein patriotisches Drama, das nicht aufgeführt werden konnte mehr und dass er ihm sozusagen, es gefalle ihm so gut, dass es, so sind, haben die Zensoren gesagt, es gefalle dem Kaiser so gut, dass er sich nur für sich haben wolle. Hier sind natürlich immer die Beamten, die Bürokraten dazwischen. Und Grillparzer selbst war Beamter, nicht wahr, hatte dazu, dass man es also nicht mehr aufführen konnte. Also er ist hier, wird er immer mehr, vor allem wegen der Austreibung der Zillertaler, nicht? Weil es sind ja die Zillertaler Sektierer, sind ja, was der Verfassung des Deutschen Bundes widersprach, die sich da nach in zwei Jahrhunderten als Protestanten fühlten, sind von den Kommissaren, Regierungskommissaren verhört worden. Und da hat man aus diesen etwas einfachen Äußerungen, die aber doch durchaus eigentlich, darüber hat eine evangelische Theologin und Pfarrerin und Kirchenhistorikerin, Grete Metzen-Seffe, etwas geschrieben, doch eigentlich durchaus lutherisch waren. Nicht wahr? Die haben dann gesagt, das sind Sektierer, das ist keine der anerkannten Religionsgenossenschaften. Evangelische dürfen sein, aber in Tirol wollte man sie auch nicht haben, das Heilige Land, darum ging es ja immer wieder. Die Tiroler Glaubenseinheit, die wurde also sehr hart und lang verteidigt. Und dann hat man also diese Austreibung der Zillertaler, und da ist er ja wütend gewesen. Da hat Grillparzer geschrieben, auf Ferdinand I., verfolgt nicht ruhige Leute, bedenkt, du bist der Erste, nicht Ferdinand der Zweite, also der blutige Gegenreformator, nicht der Ferdinand der Zweite und so weiter. Also er hat da immer wieder für diese Stellung genommen. Es ist also, wie gesagt, dieser Antiklerikalismus, der bei ihm eben so lang bleibt, dass er ja sich noch schon in seinen letzten Lebensjahren im Lehnsessel in das Herrenhaus tragen ließ, wo er gesagt hat, ich werde nicht hingehen, ließ er sich im Lehnsessel hingehen, um bei der Abstimmung im Frühjahr, am 21. März 1868 im Herrenhaus um die Maigesetze über Ehe, die Verhandlung der Maigesetze über Ehe und Schule dann zum Sieg über das Konkordat zu verhelfen mit 65 gegen 45 Stimmen, ist ja damals Beratung und Annahme der liberalen Kirchen- und Ehegesetze, ja, die zur Durchlöcherung des Konkordats geführt haben, angenommen worden. Und er hat ja dann sein letztes und vorletztes Gedicht, sind ja sehr bezeichnend, das letzte Gedicht lautet, das letzte Epigramm ist, heißt Päpste und lautet: Zu Petrus sprach wohl Christus voll Vertrauen, auf dich will ich meine Kirche bauen, bezeichnend ihn als seiner Lehre Hort, von seinen Nachfolgern sprach er kein Wort. Also hier ist das gegen die Unfehlbarkeitserklärung, also eine Position. Und das allerletzte Epigramm schlägt dann wieder noch einmal das Thema der inneren Gestaltung Österreichs an und klingt also wie ein fernes Echo seines ersten großen vaterländischen Dramas, also König Ottokars Glück und Ende, wo es dann heißt: Marchfeld, so ist dein Sieg nicht wahr, aus unserer Urväter frühesten Tagen, König Przemysl Ottokar hat den Rudolf von Habsburg geschlagen. Das ist also mit diesem Versuch nach der deutschen Reichsgründung, nun einen Ausgleich mit den Tschechen zu finden, der dann ja an den etwas überspitzten tschechischen Forderungen ja gescheitert ist. Und das ist eigentlich wieder eine Rückkehr zu seinen ursprünglichen Äußerungen. Wenn wir schon hier sind, jetzt kurz bei, ich erwähne König Ottokars Glück und Ende, das ist ja eigentlich als ein vaterländisches Gedicht, dem Haus Habsburg huldigendes Gedicht, das aber doch auch sehr aufschlussreich ist, nämlich durch das große Erlebnis, Napoleons. Das große Erlebnis Napoleons, das der junge Grillparzer 1809 gemacht hat, wo Napoleon gesehen hat in Schönbrunn und von ihm so fasziniert war, wie er selber schreibt, wie der Vogel vor einer Schlange. Nicht der Grillparzer habe ihn so fasziniert, Napoleon habe Grillparzer so fasziniert, wie der Vogel die Schlange. Und hier hat er ja eben in die Gestalt des Ottokar den Napoleon hineingedacht und damit eigentlich dem Przemysl Ottokar auch Unrecht getan und sich den Hass der Tschechen auch zugezogen. Interessant ist vielleicht, dass hier auch wieder ein politischer Wille dahinter stand, nämlich gegen den Kleist, Prinz von Homburg, der ja in den Staub mit allen Feinden Brandenburgs endet, hat er da Hochhabsburg, Hochösterreich, Habsburg immer da und so weiter. Also hier, er will der preußisch-politischen Dichtung eine österreichisch-politische Dichtung gegenüberstellen und scheitert hier. Die Frage, wie gesagt, also des Antiklerikalismus, der spielt eine sehr große Rolle und gegen Ende dieser Sterbejahre Altösterreichs, kommt auch wieder Italien herein, da ist der Antiklerikalismus, andererseits die Tatsache, dass der regierungsunfähige Ferdinand, den man also sozusagen der Gütige, von dem man sagte, er sei also sozusagen ein Trottel, dass der mit einem, dass der eine piemontesische Frau bekommt, dann schreibt er ein durchaus unfreundliches Gedicht, holt euch in Italien euch die Weiber, da kriegt ihr die Epilepsie, die Bigotterie und die Nymphomanie, damit meint er die gute Bona Duquesa und verurteilt sie. Nun lassen wir Grillparzer beiseite. Sie haben schon gesehen, wie sehr schwierig und kompliziert diese Stellung Grillparzers gewesen ist. Es gibt andere, und da möchte ich nur, es gibt den Möhring natürlich, der ein sehr interessanter Fall wäre, über den ich hier nicht einzelne Dinge sagen will, aber ich möchte hier etwas nur ganz kurz sagen, dass dieser General, Genieoffizier und General Möhring, der den größten Teil seiner militärischen Laufbahn in Lombardo-Venetien zubrachte und der in diesen Jahrzehnten zahlreiche zarte Bande zu Italienerinnen anknüpfte und der als anonymer liberaler Oppositionsschriftsteller gegen das Metternich-Regime in seinen 1846 geschriebenen und zu Beginn des Jahres 1848 bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienenen sibyllinischen Büchern aus Österreich zwar eingangs als Hauptaxiom unseres politischen Glaubensbekenntnisses die These aufstellte und dies nun interessant, die hat nämlich Palatzki aufgenommen, das Fortbestehen des österreichischen Staates als Länderkomplex und als Monarchie ist zur Erhaltung der Ruhe Europens, zum Wachstumme und Gedeihen aller bürgerlichen Einrichtungen in Deutschland wie zur Zivilisation des Ostens sowohl historisch als moralisch gleich notwendig. Und kurz darauf macht er dann folgende Einschränkung. Nur rücksichtlich der Lombardei und Venedigs wollen wir hierbei eine Ausnahme gestatten. Italien war bereits unter den Kaisern der Fluch der Deutschen. Die aus dem Seile der Orthodoxie gedrehte Schlinge, in der sie von den Päpsten gefangen gehalten, hin und her gezogen wurden. Doch wie damals für Deutschland das südliche Italien, bildet jetzt das nördliche die unnatürlichste Angliederung der österreichischen Staaten, den Stein für dessen bleibenden Einsatz in das lothringische Mosaikwappen noch kein haltbarer Kitt gefunden wurde. Eher werden sich Slawen und Deutsche verstehen lernen und sich wechselseitig annähern, als das je zwischen Italienern und Deutschen der Fall sein kann. Darum wünschen wir Italien, vom glühenden Ätna bis zum eisigen Stelvio, seinem natürlichen Drange nach bürgerlicher, politischer und kirchlicher Selbstbildung überlassen zu sein. Betrachtet man Italien, das langgedehnte, seine lachenden Gestade hinausschiebend in das Mittelmeer, im Norden durch die Alpen abgeschlossen, im Süden, Westen und Osten wasserumgürtet, geografisch noch das Füllhorn des südlichen Europas, wie es einst das des Geistes der ganzen zivilisierten Welt gewesen, dabei wie Spanien und Portugal entkräftet und gesunken, Sie sehen, wie viele Klischees da vorhanden sind, so dürfte man sich kaum des wehmütigen Schlusses erwehren können, dass durch die Wechselwirkung entnervter geistlicher Institutionen, also Italien ist deswegen eben durch die Gegenreformation zur Dekadenz gebracht worden und schlechter weltlicher Zwangsregierungen, das schönste aller Länder mit einer Menschenrasse von hoher physischer und geistiger Begabung, er hat eben auch etliche italienische Freundinnen gehabt, dahin gebracht wurde, sein lächelnd Antlitz dem erstaunten, doch angeekelten Fremden nur mehr im Blutschlamme finsterer Komplotte, also da ist der Mazzini, nicht wahr, Spilbazer hat auch einmal ein Epigramm geschrieben, wo Mazzini sind dann auch im Lande, der Spazza Carmine ist der Mazzini, also die Verschwörungen, die, von denen hat man ja gehört, oder im bleichen Glanze träger Sinnenlust zeigen zu können. Aber mit noch größerer Verwunderung fragt man sich, warum sein Beispiel nicht genützt, warum Österreich darauf beharre, Italien politisch zu bevormunden, das heißt zum Status quo seines jetzigen Elends zu zwingen, und warum der Kaiserstaat im Gegensatze sich doch selbst unter das Joch der geistlichen Macht Italiens und seiner im schroffen Kontraste zu allem germanischen Sein und Empfinden stehenden lateinischen Kirche gegeben hat. Und als Ersatz für das nördliche Italien wünscht Möhring, dass die Donaugebiete, die Länder bis zum Balkan der österreichischen Monarchie unterworfen würden. Denn er meint, dass Österreich und Deutschland die Mission hätten, auf die Slawen bildend einzuwirken. Das ist ein Gedanke, der andererseits von den Italienern ja vor 66 immer wieder gesagt hat, gebt uns Venetien, und also Cesare Balbo hat das und andere haben das ja schon sehr früh vertreten und dehnt euch nach dem Osten zivilisierend, kolonisierend aus. Und er meint, dass Österreich und Deutschland auf die Slawen bilden und er fragt sich, warum Österreich diesen aus seiner geografischen Lage hervorgehenden natürlichen Beruf, dem widernatürlichen Streben nach Austriazisierung des für sich abgeschlossenen Italiens und seiner die Deutschen hassenden Bewohner nachsetzen. Es ist hier ein Bild, das übrigens auch in dem Preislied auf Österreich bei dem König Ottokar vorkommt. Da wird ja Österreich gelobt als zwischen dem Kind Italien und dem Manne Deutschland liegst du, der wangenrote Jüngling da. Das Kind Italien ist natürlich irgendwie grotesk, wenn man an die Antike denkt. Aber hier ist auch wieder dieses Volksleben, über das wir ja schon so viel diskutiert haben. Deswegen wird das Kind Italien und der Mann Deutschland und Österreich ist also der wangenrote Jüngling, nicht dort immer da hoffnungsvoll. Das ist also, seine Hoffnung, die Hoffnung von Grillparzer auch gewesen. Nun, Sie sehen, es ist eine sehr, wenn Sie es wollen, sehr verschiedenartige, also geradezu, wenn Sie so wollen, schizophrene Haltung, die wir auch da finden. Und Möhring ist ja dann nach dem Scheitern, er war ja Abgeordneter im Frankfurter Parlament, hat dort den Gedanken eines großen, starken Mitteleuropa, einer Vereinigung im Sinne des späteren schwarzenbergischen 70 Millionen, eine Vereinigung des ganzen Kaiserstaates Österreich mit dem Deutschen Bund gewünscht. Er war ja in der engsten Umgebung des Erzherzogs Johann, von dem er sich das erhofft hatte, dass er also künftig die Herrschaft des habsburgischen Hauses über eine allerdings über ein liberales, großes Deutschland vertreten würde. Das war natürlich auch eine Enttäuschung. Und hat noch im Dezember 1948 in einem Artikel der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Sie sehen, es ist immer wieder dasselbe, dass Österreich Oberitalien nicht werde halten können. Aber nach dem Scheitern des Frankfurter Einigungswerkes war er dann als Genieoffizier von Mai bis August 1849 bei der Belagerung des aufständischen Venedig tätig und zeichnete sich dabei so aus, dass infolge der Fürsprache seiner militärischen Vorgesetzten seine publizistischen und politischen Eskapaden nachgesehen wurden. In einer Denkschrift über den Wiederaufbau der Österreich sprach er dann von einem missverstandenen, unreifen Verlangen nach italienischer Unabhängigkeit und Einigkeit und von einer Mission Österreichs in Italien als Ordner und Beruhiger. Und dann hat er ja 66 eine Brigade kommandiert, die Custoza eingenommen hat, und als er dann erfährt, dass in Wirklichkeit Italien, also Venetien schon vorher, vor Ausbruch des Krieges von 66, den Franzosen und über die Franzosen nach an Italien verkauft, sozusagen verkauft wurde, da ist er ganz verzweifelt. Und er tut, also dass Österreich bereits vor Kriegsausbruch in die Abtretung Venetiens eingewilligt hatte, da vertraute er seinen Tagebüchern, Goethes Kennst du das Land, paraphrasierend folgende Klage an: Oh, es ist jammervoll, sehr viel hat man mir angetan, Unendliches, Unsägliches, Italien hat man mir genommen, es schmachvoll verschenkt. Ich, der ich seit dem Jahre 1846, also seit 20 Jahren wusste, dass Österreich, dieses Österreich nämlich, das östliche Hesperidenland, also Italien, nicht werde behaupten können, ich weine nun wie ein Kind, es fehlt mir die stille Myrte, lauter Zitate aus Mignon, der hohe Lorbeer geht mir ab, ach, wie fühle ich mich gedrückt, dem entrückt, was in Italien mich entzückt, was mich dort, mich beglückt, was mich dort entzückt, da sehen Sie, er fängt hier sogar zu dichten an, dem Himmel, dem Klima, dem heiligen Schatten der alten Kunst. In Italien allein war des österreichischen Soldatengeist noch frei, weit weg von der Zentrale. Das ist sehr interessant, er der gebürtige Wiener. Nach Custoza und Königgrätz ist Möhrings dann mit Brigade mit dem größten Teil der siegreichen Südarmee zum Schutz der Reichshauptstadt vor den heranrückenden Preußen eiligst nach Wien verlegt worden. Und er, der gebürtige Wiener, der allerdings den größten Teil seines Lebens in der Lombardei, in Venetien, Triest, dem Küstenland und Istrien und 3 Jahre in den Vereinigten Staaten zugebracht hat, schilt nun Wien und Umgebung ein Bärenland, nichts als Staub, zeitweise Regengüsse, ewiger Wind. Und ein Land der Gewohnheit, in Land eben, wo es keine Säulen und keine Marmorbilder gibt. Sie sehen, es ist also hier eine absolut schizophrene Haltung, und die bleibt dann in den wenigen Jahren, er macht ja dann Karriere, er wird dann überbringt einen Orden an König Viktor Emanuel II., der ihn mit Schmeichelei unerhört zu enthusiasmieren vermag, und ist ja dann schließlich Statthalter in Triest gewesen und 1870 gestorben. In dem Bewusstsein hat er noch die Nachrichten von der Schlacht von Sedan, also vom Sturz Napoleons des Dritten, noch erhalten. Er hat der betrogene Betrüger Napoleon abgelehnt. Also diese Liebe zu Italien steht hier doch mit einer realistischen Einstellung dann und als österreichischer Offizier. Möhring war ja der Sohn eines preußischen Fabrikanten, der in Wien eine Wiener Arbeiterin geheiratet hat. Das ist auch sozial recht interessant. Nun, meine Zeit ist um. Es gäbe noch den Fall, vielleicht kann man in Bezug der Diskussion noch darauf zurückkommen, den Fall des Tiroler Dichters Adolf Pichler, der im März an den Märzereignissen teilgenommen hat in Wien, wo man die Italiener, die auf ihren Hütten einen grünen Anker gemalt hatten, als Zeichen der Hoffnung, mit großer Begeisterung begrüßt hatte. Aber als dann die Nachricht kam, dass Freischaren eingebrochen seien in Südtirol, geht diese Südtiroler Kompanie, Tiroler Studentenkompanie, nachdem sie vom Erzherzog Johann noch das schwarz-rot-goldene Band bekommen haben, mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne, ist dann geschmückt worden, das ist sehr viel Fahnen, Mystik, so à la Rilke da drin, ziehen sie nach Tirol und der alte Pater Haspinger kämpft da auch mit und kommen sogar zu einem Gefecht mit den Italienern, die hier in Judikarien eingebrochen waren und haben dann die Studenten aus Pisa als Gefangene und da kommt es zu einem langen Gespräch zwischen Pichler und einem dieser Studenten, dem Conte Tarucci aus Montepulciano, und dann schwärmen sie beide von Dante und von dem Moment, wo die Freiheit der Völker sie also alle wieder zusammenführen würde. Charakteristisch, dass diese Kompanie, die also da nach Tirol kam, dann von den österreichischen Behörden sozusagen überwacht wurde und man Angst hatte, dass die Ideen der liberalen Hauptstadt nach Innsbruck und nach Tirol bringen würden. Sie sehen also auch hier diese außerordentlich ambivalente Situation im Jahr 1848-49 und dann bis eben zum Jahre 1870. Grillparzer ist, wie gesagt, im gleichen Jahr wie Mazzini gestorben. Hier ist es also auch 1872 da ist und Möhring ist 70 gestorben. Adolf Pichler, der dann Professor in Innsbruck wurde, hat noch länger gelebt und hat sich mit dem Tarucci dann getroffen und hat mit ihm korrespondiert. Also dann kommt ja die Zeit des Dreibundes und einer eben von den Diplomaten und der Dynastie geschlossenen Bündnisses, das aber bei den beiden Völkern damals doch nicht, jedenfalls von einem großen Teil, nicht ratifiziert worden ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, bitte um Entschuldigung, dass ich so allzu lang gewesen war. Ich danke Professor Wandusch und es war überhaupt nicht zu lang. Es bleibt, ich glaube, und es gibt viel zu diskutieren, sowohl was die methodischen Fragen über den deutsch-österreichischen Liberalismus betrifft, als auch die Fallstudien Grillparzer und Möhring. Ich war vor allem zum Beispiel tief beeindruckt von diesen Ähnlichkeiten zwischen der Grundauffassung Möhrings und Balbos am Vorabend des Schicksalsjahres 48. Österreich ist eine europäische Notwendigkeit, aber die Angliederung Lombardo-Venetien an Österreich ist doch eine unnatürliche Angliederung. Ich hätte einen Vorschlag, es ist vielleicht besser, heute die Pause zu verschieben. Die bürokratischen Angelegenheiten sind erst ab 11 zu erledigen und so, ich würde Folgendes vorschlagen: Wir fangen inzwischen mit der Diskussion an und wir machen ungefähr um 11 Uhr eine 20-Minuten Pause. Professor Dann hat sich zum Wort gemeldet und ergreift gleich das Wort. Ja, das geht auf gestern zurück, dass ich mich gemeldet habe, aber Sie selbst, Herr Wandruschka, haben mit der Frage der Begriffsklärung ja begonnen. Und insofern kann ich unmittelbar an Ihre... Habe ich auch auf Sie bezogen. Bemerkung anknüpfen. Ich hatte ja vorgestern war das schon, allzu spät am Vormittag hier Bemerkungen gemacht, die leider auch als Kritik aufgefasst wurden. Es ging mir gar nicht um Kritik an früheren Vorträgen dabei, sondern um ein Formulieren von methodischen Grundfragen. Ich meine, das ist auch, um direkt wieder anzuknüpfen, Herr Wandruschka, was Sie deutlich gemacht haben. Sie haben in Ihrem Referat einen Grenzweg eingehalten zwischen Italien-Bild und Italien-Politik. Ich glaube, das ist sehr bei beiden Autoren, die Sie behandelt haben, sehr deutlich geworden. Und darauf, von daher möchte ich nochmal sozusagen auf das Generalthema hier unseres Seminars doch zurücklenken. Italien-Bild ist für mich doch etwas anderes oder eine spezifische Fragestellung im Unterschied zu den italienpolitischen Äußerungen, die kontinuierlich laufen auf allen Ebenen der Politik, aber auch eben des öffentlichen Lebens. Und es ist gerade interessant, und das macht den Reiz Ihres Vortrages aus, dass Sie hier beides miteinander verknüpft haben. Ich gehe nun oder knüpfe auch gern an eine Bemerkung von Herrn Heidmann, wenn es jetzt um die gegenseitigen Bilder der Deutschen von Italien und der Italiener von Deutschland gibt. Sie haben mit Recht verwiesen, dass alle Quellen aus den unteren, aus den Volksschichten hier in einem ganz besonderen Maße Generalisierungen, enthalten. Und von daher scheint es mir doch wichtig zu sein, die verschiedenen Formen von Bildern, die im Verkehr zwischen Völkern, hier also zwischen Deutschland und Italien, entstehen, auseinanderzuhalten. Und ich mache sozusagen hier einen Vorschlag, einen methodischen Vorschlag in der Richtung, dass man zunächst die Generalisierungen, die im Volk, die sozusagen landläufig geschehen, als eine besondere Kategorie, ein besonderes Phänomen, muss man sagen, ein besonderes Phänomen ins Auge zu fassen hat. Ich würde hier von naturwüchsigen Generalisierungen sprechen, die landläufig stattfinden und die sich gründen in der Regel darauf, dass das Fremde, was man hier generalisierend beurteilt, dass man das eigentlich nicht genauer kennt. Wir haben es also hier mit dem Typus der nationalen Stereotypenbildung zu tun. Das ist ein Terminus technicus, über den es ja auch inzwischen einige Forschungen gibt, die dann ja vor allem ins Sozialpsychologische auch zu gehen haben. Das wäre also das eine Phänomen. Und nun denke ich, in allem, was wir hier bisher behandelt haben, über diese volkstümliche, naturwüchsige Stereotypenbildung haben wir im Grunde genommen, das ist bisher nicht thematisiert worden. Wir haben im Grunde genommen hier stets über die Gebildeten in beiden Nationen gesprochen. Und da sieht es ja nun sozusagen seit der Aufklärung, die Gebildeten sind eine Bevölkerungsschicht, die durch eine Aufklärung hindurchgegangen sind. Und diese Aufklärung bringt im Hinblick auf die anderen Völker auch die steigenden Kenntnisse über diese Völker mit sich. Und diese steigenden Kenntnisse führen in der Regel dazu, dass sich die Stereotype auflösen, dass sie verschwinden, dass die Plattengeneralisierungen abgebaut werden. Und Herr Schmidt-Bergmann, Sie haben uns ja mit Säume ganz besonders, aber auch mit der Reiseliteratur im Grunde genommen hier haben uns Beispiele gegeben von einem solchen Abbau von Generalisierungen und damit auch von Stereotypen, die im Hinblick auf das Bild von dem Italiener eben stattgefunden hat, seit dem späten 18. Jahrhundert, sich fortsetzt bis in den Vormärz hinein. Ich möchte sofort dazu Ihnen Stellung nehmen. Darf ich bei Ihnen sofort zu Ihnen Stellung nehmen? Wenn ich das noch schnell, ja, ich muss jetzt erst schnell meinen systematischen Vorschlag vollenden. Was wir und was immer wieder, vor allem auch in dem Referat von Herrn Altgeld, hier eine Rolle gespielt hat, wenn nun dass doch innerhalb der gebildeten Schicht solche Generalisierungen, ich nenne es jetzt solche Stereotypen, aufgenommen werden. Das heißt also, wenn generalisierend von den Italienern und von dem Deutschen gesprochen wird, wenn das in gebildeten Kreisen nun doch geschieht, seit Beginn des 19. Jahrhunderts, dann würde ich hier sozusagen zwei Motivationen vorschlagen zu unterscheiden. Nämlich einmal die Situation, die wir in sozusagen den nationalen Bewegungen, in den emanzipatorischen Nationalbewegungen vorliegen haben. Nämlich, wenn man doch von den Italienern spricht, dann ist das im Sinne der Nationalbewegung ein Postulat gegen die Wirklichkeit, die vielgestaltige Wirklichkeit, die man vor Augen hat. Nicht? Wenn Säume durch Italien wandert, erlebt er eine Vielzahl von Italienern, von italienischen Landschaften und er spricht auch im Grunde genommen nicht von der italienischen Nation. Wenn man das doch tut, dann geht man sozusagen über diese Wirklichkeit, von der man ja eine Menge weiß oder wissen kann, hinaus und postuliert ihre nationale oder ja, ihren nationalen Zusammenhalt. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, sich dieses postulative Reden von der Nation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts klarzumachen, nämlich weil es ein Sprachgebrauch ist, der auf dem Hintergrund einer noch nicht entwickelten nationalen Situation geschieht. Sowohl verfassungspolitisch wie auch von der bürgerlichen Emanzipation her, aber auch in Deutschland wie auch in Italien ist die Nation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja noch längst nicht vollständig. Nicht? Also wenn man von der deutschen oder der italienischen Nation spricht, meint man im Grunde genommen vice versa, eigentlich nur diejenigen, die an der nationalen Bewegung teilnehmen, die das Thema Nation überhaupt thematisieren. Und das ist sehr wichtig. Ich habe ja bei meiner ersten Wortmeldung gerade darauf eben hingewiesen, in welchem Maße im Hinblick auf den Nationalstaat, den man im Auge hat, im Grunde genommen, wie wenig wirklich politische Konzepte vorliegen. Nun ist eine Sache hier wichtig im Auge zu behalten, nämlich Frankreich. Ich meine, wir haben in unseren bisherigen Diskussionen viel zu wenig Frankreich erwähnt. Frankreich ist eben seit der Revolution das Beispiel einer geglückten Nationswerdung, eines Nationalstaates, der dann auch machtpolitisch eine eben in der napoleonischen Zeit die bekannte große Rolle spielt. Und dieses Frankreich, das so herausragend mit dem Begriff Nation verbunden ist, wird im Grunde genommen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich als die Modellnation immer mitgedacht. Sowohl die Italiener als auch die Deutschen messen sich sozusagen, haben Frankreich im Hintergrund. Ja, aber wenn das gilt Sie, doch nur für den Westen. Herr Dan, wir haben doch, entschuldigen Sie, wir reden doch etwas über etwas anderes. Heute spricht man über Österreich und nicht über den Westen. Es ist wieder hier eine Auffassung, die einfach nicht der damaligen Situation eben der österreichischen Liberalen entspricht. Der Möhring fühlt sich auch als Deutscher und ist ein Deutscher und gleichzeitig hat er doch, und er kennt auch, Sie sagten da, die man nicht kennt. Die Österreicher kannten ja Italien, gerade der Möhring kannte Italien, der Hübner kannte Italien. Das ist doch etwas ganz anderes. Und natürlich kannten sie auch Frankreich. Grillparzer kannte, hat ja im Gegensatz zu Goethe und Schiller eben auch Frankreich bereist, hat England bereist. Goethe war ja nur bei der Kanonade von Valmy dabei. Es ist da hier eine, aber eben auch den Orient bereist. Es ist da hier eine ganz andere Stellung. Es ist auch natürlich hier eine, wenn Sie so wollen, eine schizophrene Einstellung, eine Hassliebe. Nicht nur diese Leute haben das Sonnenland im Süden ja sehr gut gekannt, was bei Goethe und bei den anderen zunächst nicht der Fall war. Die erleben, die haben ja ein viel neues, dann ein Überraschungserlebnis Italiens und dann gibt ein nur von der Bildung her, also von Winkelmann her, während die ja in Italien leben. Möhring hat den größten Teil seines Lebens in Lombardo Venetien verbracht. Ebenso der Alexander von Hübner. Ja. Also, ja, gerade Ihre Intervention zeigt mir nochmal, wie wirklich. Ja, danke. Also, es wird mir deutlich, wie methodisch wirklich schwierig es ist, hier sozusagen die Vielzahl des Reagierens auf und des Erlebnisses des anderen Landes zu unterscheiden von dem Bild. Nicht? Wenn wir hier über das Bild Italien sprechen, fragen wir ja auch bei den Personen, die eine intime Kenntnis des anderen Landes haben, danach, was sie sozusagen generalisieren, wie sie eigentlich die Italien insgesamt, den Italiener beurteilen. Und das gilt eben gerade auch, und sozusagen diese Frage ist eben für diejenigen wie Möhring oder solche, die Italien besonders kennen, auch besonders interessant. Wie gesagt, und mir kommt es eben nun darauf an, hier zu unterscheiden, oder ich mache den Vorschlag, zu unterscheiden zwischen Generalisierungen, die sozusagen im Sinne dieser emanzipatorischen Nationalbewegung gemacht werden, wo das Modell der Nation Frankreich sozusagen im Kopf ist und wo man projektiv eine italienische bzw. deutsche Nation im Auge hat, die aber eben in Wirklichkeit vor allem politisch noch nicht existiert. Das ist die eine Form, und nun davon zu unterscheiden, das Aufgreifen von den pejorativen Klischees, was wir ja nun in der gebildeten Literatur auch ständig vorfinden und was uns so besondere Schwierigkeiten macht in der Interpretation und Verarbeitung. Das spielt ja in mehr oder weniger allen Referaten hier dann auch eine Rolle. Hier würde ich denken, dass die Motivation dafür bestimmte politische Interessen sind, die entweder in der nationalen Abwehr liegen können oder in einer nationalen machtpolitischen Position. Ich denke, dass hier die beiden Nationen, die beiden, also die italienischen Gebildeten, die italienische Literatur, besonders in die erste Richtung von der ersten Interessensrichtung her zu verstehen ist, nämlich dass die nationale Abwehr hier im Vordergrund steht und von daher sich die Generalisierungen im Hinblick auf den Deutschen erklären lassen. Auf der anderen Seite, von Deutschland her ist es die machtpolitische Position. Wobei nun allerdings, das wäre vielleicht ein letzter Hinweis jetzt, über 1850 hinaus auf die Nationalstaatsbildung hin. Hier liegt ja nun gerade für den deutschen Liberalismus der Kompromiss mit den Herrschaftseliten, sprich mit der Bismarckschen Politik vor, sodass von daher diese machtpolitische Komponente eine besondere Rolle spielt. Obwohl, das ist bisher nicht zur Sprache gekommen, der andere Traditionsstrang, der am deutlichsten wohl mit Ferdinand Lassalle zu benennen wäre, ja auch vorhanden ist und nicht übersehen werden sollte. So viel. Es ist ja ein Jammer, dass de la Perruca nicht da ist. Es gibt ja da sehr, Sie wissen, da das heutige Professor. Thema Vormittag Österreich gehört, eigentlich gehört haben sollte, ist zum Beispiel Karl Marx, war ja in Wien während der Revolution. Und das ist sehr interessant, seine Reaktion darauf gewesen und darüber wäre natürlich, aber ich glaube, das müssen wir auslassen. Ich glaube, dass wir eigentlich viel zu realeren Dingen auch gehen. Und ich habe schon gesagt, dass es stimmt nicht, dass Italien hier etwas Fremdes ist für die Deutsch-Österreicher. Es ist es und es ist es in derselben Zeit nicht, nicht wahr? Und Sie haben hier eine sehr eigentümliche Trennung, zum Beispiel auch der Sohn, eben der illegitime Sohn Metternichs, der Alexander von Hübner, der Josef Alexander von Hübner, der ist ein halbes Jahr in Mailand von den Aufständischen gefangen worden und wie er dann freikommt, schreibt er, wer scheidet nicht von Italien mit Trauer im Herzen, denn wie immer man es von welcher Seite immer man es betrachtet, bleibt Italien, die Wiege der Zivilisation, der Italiener, der erstgeborene Sohn der Zivilisation. Also Sie haben hier eine Haltung und dasselbe ist ja bei dem Möhring, diese seltsame Hassliebe, die aber nun alle immer wieder trifft, die Sie also bis auf den heutigen Tag etwa bei Tirolern finden können. Nicht? Diese große Liebe zu Italien und Ich habe es einfach so formuliert, ich weiß nicht, das würde ich vorschlagen. Es ist also diese deutsche und auch österreichische und eben österreichische in der deutschen Italien-Sehnsucht in dieser Hassliebe der Menschen von nördlich der Alpen eben zum Sonnenland im Süden und seinen Bewohnern enthalten. Man liebt Italien, das Land, seine Natur, seine Kunstschätze. Auch seine Bewohner, als Einzelmenschen wie als Kollektivum, das natürliche Leben des einfachen Volkes. Man liebt, jetzt unter Anführungszeichen, den Italiener und noch mehr natürlich die Italienerin. Und zumindest die Klischeevorstellung, die man sich von den Italienern gemacht hat, aber man ignoriert, verachtet oder hasst sogar den Italiener als Zoon Politikon. Und in diesem Temperamentsausbruch des österreichischen Generals, nicht da, wo er sagt, nicht wahr, ach, ich fühle mich bedrückt, dem entrückt, was in Italien mich beglückt, was mich dort entzückt, dem Himmel, dem Klima und so weiter, dem heiligen Schatten der Kunst. In diesem Temperamentsausbruch aber zeigt sich auch noch ein anderer, eher banaler Grund. Und das sind ja alles Menschen, für die dann in der K&K-Armee bis zum Untergang der Donaumonarchie fortlebende Verärgerung und Animosität gegenüber Italien. Das ist ja etwas, was immer wieder gefragt wird, was Kollege Fellner mich auch gefragt hat. Wieso kommt das? Man ist von den Preußen geschlagen worden und man hat ja die Italiener bei Custozza und Lissa besiegt. Und trotzdem wird das Bündnis mit dem Bismarckreich akzeptiert und sogar in einer Überschätzung des Bismarckreichs, während man mit den Italienern eben nicht ist. Und da würde ich diesen banalen Grund zeigen, der Ärger darüber, dass man einem immer wieder geschlagenen Gegner, was also nicht auf die italienische Feigheit oder ein bisschen auf die Organisationsfehler im Jahr 66 zurückzuführen ist, aber dass man einen immer wieder geschlagenen Gegner, vor allem auch die Verhältnisse, Größenverhältnisse der Armee, nicht weil Italien hat ja, da ist nur die piemontesische Armee, die Sarden, nicht weil Österreich hat ja bis 66 überhaupt die Existenz Italiens nicht anerkannt, nicht man hat immer nur von der sardischen Armee gesprochen, nicht wahr? Und es ist der Ärger darüber, dass man einen immer wieder geschlagenen Gegner, der nur dank seiner diplomatischen Geschicklichkeit, und hier kommt das uralte Machiavelli-Klischee von den Italienern als den schlauen Burschen, den raffinierten, die tumben Männer aus dem Norden eben immer wieder hineinlegen, nicht wahr? Und mit Hilfe starker Bundesgenossen, 1859 Napoleon III., 1866 Bismarcks und Moltkes, seine Ziele erreicht hat, dass man diesem Gegner eben die schönen oberitalienischen Garnisonen hat abtreten müssen, die so viel angenehmer waren als etwa die in Galizien, der Bukowina und gar in Bosnien-Herzegowina. Es ist ganz klar, dass man in Oberitalien natürlich, dass man Venedig und Mailand und Este und den schönen kleinen, den schönen Venedig, Mantua, Verona oder Mailand waren eben beliebtere Garnisonen als Przemysl, Czernowitz oder Sarajevo. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle und das kommt dann etwa zum dem Temperamentsausbruch des Generals, kann man dann den des Kaiser Franz Josef aus dem gleichen Jahr 1866, Kaiser Franz Josef war ja ein ganz militärisch eingestellter Mensch, der hat ja sein ganzes Leben, war eben einer seiner Unglücke, dass er die politischen Fragen immer vom Standpunkt militärischer Ehre und Anständigkeit, das kommt bei ihm immer wieder, das Wort, nicht? Weil auch bei seinem tiefer Pessimismus, wenn unser Land noch mit 84 Jahren, wenn wir schon zugrunde gehen müssen, wir sind offenbar eine Anomalie, dann soll die Armee wenigstens anständig, also das heißt mit einem Krieg zugrunde gehen. Das ist ganz seltsam. Und da sprach er am 12. November 1866, findet sich folgender Passus: Seine Majestät sprach den bestimmten Befehl aus, dass auf die entschiedenste Art dem Einfluss des in einigen Kronländern noch vorhandenen italienischen Elements entgegengetreten und durch geeignete Besetzung der Stellen von politischen Gerichtsbeamten, Lehrern sowie durch den Einfluss der Presse in Südtirol, Südtirol ist ja damals Welschtirol gemeint, Dalmatien, dem Küstenland, auf die Germanisierung oder Slavisierung der betreffenden Landesteile je nach Umständen mit aller Energie und ohne alle Rücksicht hingearbeitet werde. Seine Majestät legt es allen Zentralstellen als strenge Pflicht auf, in diesem Sinne planmäßig vorzugehen. Ein Jahr später war das schon völlig unmöglich, denn da kam ja dann in der Schmerling-Verfassung eben die Bestimmung, dass alle Nationen gleichberechtigt sind und alle Nationen die Möglichkeit zur Entwicklung haben. Das heißt, hier ist es eine reine Temperamentssache, die dann von der politischen, aber die natürlich eine Rolle spielte, auch in den Führungsschichten, nicht wahr? Dass man also immer wieder den Italienern gegenüber menschlich, diese österreichischen Beamten, die hatten ja alle, die haben wie gesagt italienische Gedichte gemacht, die haben italienische Literatur gekannt, die haben italienische Freundinnen gehabt und viele haben auch, Radetzky, der ja, bitte, Radetzky hat die Grammatica Viva empfohlen, Radetzky, der ja schließlich ein böhmischer, kein tschechischer, sondern ein böhmischer Graf war, der aber von der Frankfurter Nationalversammlung einen schwarz-rot-goldenen Becher bekam und der hier die Grenzen zwischen dem Trentino und Lombardo-Venetien schwarz-rot-gold bemalen ließ, damit die Freischärler, die Italienischen, die nach Norden kämen, das Gebiet des Deutschen Bundes, wissen, dass sie jetzt auf das Gebiet des Deutschen Bundes kommen. Also hier staatsrechtlich auch eine ganz etwas andere Einstellung ist. Hier kommen sehr konkrete Dinge mit Klischees, sicher, haben Sie vollkommen recht, aber es vermischt sich so, dass, glaube ich, der Versuch, das auseinanderzuhalten und dass das einfach unmöglich ist. Das, in jedem einzelnen dieser Menschen treffen sich diese Dinge. Ich habe das schon 100 Mal gesagt, im Risorgimento gab es ja nicht nur Odio, sondern auch Amore. Ich habe also unter meinen Vorfahren sowohl in mütterlicher wie an väterlicher Linie habe ich während des Risorgimento unzählige deutsch-österreichische und oder auch sächsische und so weiter, weil ja eben der Kaiser Norddeutsche ja in österreichische Dienste traten, nicht wahr? Wie das 1866 das ganze Heilige Römische Reich, Hessen und Sachsen und so weiter kommen. Nicht nur immer Preußen, man kann nicht immer nur die Preußen sagen, aber auch Preußen eben. Der Möhring ist ja ein halber Preuße gewesen, aber ein überzeugter Gegner Bismarcks, nicht wahr? Dann wieder voll Bewunderung, nicht wahr? Nein, ich wollte das nur jetzt einmal klarstellen, dass ich glaube, dass da hier eine methodische Trennung letztlich zu nichts führt, weil das alles zusammengehört. Auch das Wort Nation, das Wort Nation ist so unbrauchbar für diese Zeit. 1832 hat es noch die Nazione Veneta gegeben und die Nazione Veneziana. Da gibt es die Nazione Veneziana und die Leute aus Mestre und Marghera gehören nicht zur Nazione Veneziana. Es gibt eine Nazione Toskana und es gibt hier in Österreich eine tirolische Nation. Es gibt man spricht von einer bayerischen Nation, man spricht von einer hessischen Nation, von einer obdaensischen, einer steirischen Nation. Also dieses Wort Nation ist so ambivalent, dann wird es Sprachnation, Kulturnation, andererseits Staatsnation. Also bis auf den heutigen Tag ist ja das Wort Nation, glaube ich, eigentlich insofern ein unbrauchbares Mittel der Diskussion, da man nämlich zuerst immer fragen muss, was verstehen Sie unter Nation, nicht wahr? Die Diskussionen zum Beispiel über die österreichische Nation, die erinnern mich an meinen ostpreußischen Unteroffizier, der uns so von oben herunter gesagt hat in Wien, naja, ich weiß, ihr nennt die Dinger Orangen, aber es sind Apfelsinen. Nicht wahr? Was ist eine Nation? Es gibt, man muss jeden, der verlangt, gibt es eine österreichische Nation, muss sagen, was verstehen Sie unter Nation? Ich glaube, man soll sich an diesem, das führt in dem Bemühen, das auseinanderzuhalten, in Wirklichkeit nur zu einer großen Konfusion und einer ewigen Diskussion über Dinge, die eigentlich schon 100 Mal gesagt worden sind. Ja, ich danke. Zuerst ein technischer Hinweis, die Auszahlung findet erst ab 11:30 statt. Und so, wir müssen noch weiter ein bisschen die Pause verschieben. Ja, es gibt schon 1, 2, 3, 5 Wortmeldungen. Vielleicht um die Diskussion ein bisschen zu entspannen, gestatten Sie eine kleine Zwischenbemerkung. Du hast über den diplomatischen Machiavellismus der Italiener gesprochen. Und zwar die Fähigkeit, nach militärischer Niederlage große diplomatische Erfolge zu bekommen. Im November 1917, nach Caporetto Karfreit, schreibt die neue freie Presse, dass angeblich Napoleon III. Nach Custoza gesagt hätte, noch eine Niederlage und werden die Italiener von mir Paris verlangen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt wesentliche Erweiterungen des Referats dann gehört, aber auch einige Entfernungen vom Co-Referat von Herrn Dann. Und ich glaube, dass wir auf die Grundfragen, die Herr Dann gestellt hat, zurückkommen sollen. Herr Wandruschka spricht von Mann und meint die österreichischen Soldaten, Offiziere in Italien. Herr Dann spricht von die Deutschen. Ich glaube, dass ihr Ansatz als Arbeitsmethode wichtig und fruchtbar ist. Und dass man eben auf einem bestimmten Stadium der Erforschung und der Darstellung mit solchen Generalisierungen gut vorankommen und die Begriffe klären kann. Aber unsere Überlegungen hier von Altgeld über Schmidt-Bergmann zu Wandruschka haben meines Erachtens gezeigt, dass die historische Realität dann oft sehr viel komplizierter ist, als solche Generalisierungen annehmen lassen. Komplizierter, reicher, übrigens auch versöhnlicher. Nicht nur mit Klischees nach der positiven oder der negativen Seite. Es ist ja nicht so, als ob nun alle denkenden, gebildeten Deutschen nun Italien jetzt so, das Italien des 19. Jahrhunderts so beurteilt hätten, wie sie es unter ihren beiden Gruppierungen subsumierten. Die begeisterte, die emanzipatorische Zustimmung, die oft mit der Realität wenig zu tun hat, kommt aus einem ganz bestimmten politischen Spektrum. Grob gesagt aus dem der Linken, die am französischen Ideal ausgerichtet, das neue politische, den neuen politischen Begriff der Nation aufgreifen und auf die anderen anwenden. Aber dies ist ja nur eine Gruppierung. Wenn wir bei den Liberalen sind, bei den Leuten der Mitte, die letztlich wohl für die Beziehungen der beiden Völker am meisten getan haben, finden wir weder die positiven noch die negativen Stereotypen. Raumer beurteilt den Italiener überhaupt nicht. Und was für Raumer gilt, gilt für Raymond und gilt für Ranke und gilt auch für viele der von Altgeld memorierten Publizisten. Und wenn Sie Defizite feststellen, dann führen Sie sie im Allgemeinen nicht auf einen Volkscharakter zurück, sondern auf Geschichte und sagen, die historischen Hypotheken müssen abgetragen werden. Von daher eben diese mittlere Kommentierung in evolutionär-reformistischem Sinn. Die Stereotypen, wie Sie sie uns vorgeführt haben, begegnen nur auf den Extremen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite ist, die Bilder entwickeln sich. Glücklicherweise. Das heißt, mit einem Mehr an Information und mit einem Mehr an Erfahrungen verändern sich die Vorstellungen der Gebildeten des einen Landes über die des anderen. Was die Gebildeten insgesamt angeht, in einer Zeit wie der, die uns hier interessiert, wo mehr oder minder liberale Minderheiten die öffentliche Meinung und die Politik bestimmten, liegt es ja nahe, dass wir uns mehr deren Äußerungen und Denkweisen zuwenden, als den für uns sehr viel schwieriger greifbaren der Unterschichten. Also die Entwicklung, und damit bin ich am Ende, nur ein Beispiel für die Entwicklung. Es hat ja auch zwischen den österreichischen Liberalen und Italien, wie wir am Beispiel von Grillparzer und Möhring gehört haben, manche Übereinstimmungen gegeben, vor allen Dingen über die weltanschaulichen Entwicklungen. Josephinischer Katholizismus ist eher geneigt, ein einiges liberales Italien anzunehmen, als ein ultramontaner Katholizismus. Wir sehen gerade auf dieser weltanschaulich-konfessionellen Schiene, wie sehr sich durch die Gegensätze zwischen 1840 und 1870 die Bilder verändern. Die österreichische Kirchengesetzgebung, von der du irgendwann gesprochen hast, weil Grillparzer ihr unbedingt zustimmte, konnte für Liberale wie Minghetti ein Vorbild sein. Die preußisch-deutsche Kulturkampfgesetzgebung gerade nicht, weil sie oppressiv war. Also Reichsgründung, Kulturkampf verändern das Bild. Es gibt nicht das Bild der Deutschen von Italien und es gibt glücklicherweise nicht nur die Stereotypen in der einen oder in der anderen Richtung. Dankeschön, Frau Götzinger. Herr Schmidt-Bergmann, oder habe ich falsch gesehen? Nein. Nur ganz kurz eigentlich. Entschuldigung, ja, ich habe leider, ich glaube, Wurzelke übersehen, ja, aber vielleicht gleich nachher, ja. Ich mache es ganz kurz. Nur einen ganz kurzen Einwand noch, die Unterscheidung, die Sie hier vorgeschlagen haben, das ist ja eigentlich das, was in dieser ganzen Forschung, die wir hier behandeln, auch immer mitgedacht wird. Herr Lindert hat es eben angesprochen. Und auch die sozialpsychologischen Studien sind ja in Ansätzen bereits vorhanden. Und Herr Altgeld hat ja in dem Referat am ersten Tag auch darauf hingewiesen, dass das ganze Gebiet der Trivialliteratur zum Beispiel, behandelt werden muss und natürlich auch die Stereotypen mit beeinflusst hat in der Volksmeinung dann über Italien. Wenn Sie sagen, dass mit der Aufklärung die Stereotypen verschwinden, dann ist das natürlich ein Mythos, den Sie da aufsetzen. Es kommen eben neue Stereotypen und ja, Sie haben gesagt, dass mit der Aufklärung zur Wende zum 19. Jahrhundert die Stereotypen sich abbauen. Das ist nicht richtig. Wenn Sie sich die Literatur ab 1840 angucken im Einzelnen, dann sehen Sie, was da für neue Stereotypen aufgebaut werden über den Italiener zum Beispiel auf der deutschen Seite. Und dann ist, glaube ich, in den Referaten von der italienischen Nation auch nicht gesprochen worden. Also es ist, glaube ich, in allen Referaten versucht worden, auch ein bisschen das auseinanderzuhalten. Und gerade mein Beitrag sollte ja dazu dienen, auch die Bezugspunkte zur Französischen Revolution und zu Napoleon ein bisschen mit anzusprechen. Also von daher glaube ich, dass es nicht ganz trifft, was Sie da gesagt haben. Also das nur ganz kurz als Stellungnahme. Herr Wotzelke. Wotzelke, ich möchte ein paar Ergänzungen zu dem Referat von Professor Wandrosch machen, möchte aber am Anfang zu dieser leidigen Nationenfrage doch noch einmal ein paar Worte sagen. Ich glaube, dass bei aller auch von mir gehegten Verehrung für das Werk Otto Brunners, man diese Idee Otto Brunners, dass man in der Sprache der Quellen und vorwiegend in der Sprache der Quellen schreiben darf, nicht allzu hundertprozentig durchführen kann, sondern dass der Historiker auch eine klare Begriffssprache, die von unserer heutigen Begriffssprache geprägt ist, haben muss, der mir überhaupt eine Analyse der Situation ermöglicht. Und in diesem Zusammenhang kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man den Begriff Nation, Nationalismus, der im 19. Jahrhundert so eine großartige Rolle spielt, oder große Rolle spielt, großartig würde schon eine positive Wertung beinhalten, eine so große Rolle spielt, dass man diesen Begriff einfach ausblenden kann und das abtun kann und sagen kann, das ist ein Begriff, mit dem ich nicht operieren kann. Man muss sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was man als subjektiven Nationsbegriff und dem, was man als objektiven Nationsbegriff bezeichnet, und man muss auch den Wandel dieses Nationsbegriffes im 19. und im 20. Jahrhundert aufzeigen. Ja, aber in welchem Sinne gebrauchen Sie? Ja, aber Sie haben gesagt, man soll es grundsätzlich nicht verwenden, nicht? Und dagegen wehre ich mich schon. Man muss diesen Begriff verwenden, man muss ihn definieren und man muss auch darstellen, etwa um noch einmal auf Ihre Frage mit der österreichischen Nation zurückzukommen, dass dieser Nationsbegriff auch einem Wandel unterworfen ist, dass bis zum Jahre 1938 beigetragen hat. Und dann sagt er, man mag vielleicht etwas Komisches daran finden, dass ein Mann, der gar nicht so bedeutend war, der war eben der große Busybody, wie man so sagt, der ist herumgelaufen, aber dann war er. Man muss diesen Begriff verwenden, man muss ihn definieren und man muss auch darstellen, etwa um noch einmal auf Ihre Frage mit der österreichischen Nation zurückzukommen, dass dieser Nationsbegriff auch einem Wandel unterworfen ist, dass bis zum Jahre 1938. Definiere mich daher als Deutscher. Eine deutsche Rasse hat nie jemand gesagt. Ja, deutsche Rasse. Sie wissen, was ich damit meine. Germanische Rasse, bitte, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, dass in der Zeit nach 1945 dieser Begriff einfach zu dem Begriff, wie er in Amerika, wie er in Westeuropa herrscht, der Staatsnation übergegangen ist. Nicht? Dass also der heutige Österreicher sich als Österreicher fühlt, genauso wie der Amerikaner, ganz gleich, ob er jetzt Chinese, Japaner, Ire oder Italiener ursprünglich ist von seinen Roots her, sich als Amerikaner fühlt, sich also der amerikanischen Verfassung, dem amerikanischen Style of Life verbunden fühlt. In diesem Sinne, glaube ich, kann man also sehr wohl von einer österreichischen Nation sprechen, aber das nur am Rande. Sie wissen, das ist ein Problem, wo wir uns nie einigen werden. Darf aber vielleicht zum... Ihr müsst nur warten, bis wir alle gestorben sind. Ja. Bis wir deppert gestorben sind, wir lassen uns deppert sterben und dann das ist einfach... Das ist doch klar, dass wir, dass man das Nationale, den Nationalismus, die Nationalitätenfrage verwendet. Aber lange Wörter darauf zu verlieren, ob es nun eine österreichische Nation gibt, darauf sage ich eben, da müsste man sagen, unter welchem Gesichtspunkt man das versteht. Wenn man sich zur Staatsnation bekennt, dann ist das klar, aber es gibt im Osten, heute in Mitteleuropa, wo das einfach nicht geht, wenn es dann heißt, es kommen so und so viele Rumänen über die österreichische Grenze und das sind aber in Wirklichkeit Ungarn, so ist das einfach, so sieht man, wie unbrauchbar ein dogmatischer Staatsnationsbegriff für Mitteleuropa ist. Ja, ist DDR-Nation und so weiter. Herr Wozelka, noch jemand das Wort. Gut, also ich glaube, wir lassen diese Nationsfrage weg. Das ist also etwas, was uns blockieren würde. Zwei Anmerkungen zu den Liberalen, zu den Deutschliberalen. Worüber Professor Wandroschke in erster Linie gesprochen hat, war die frühe Phase des Liberalismus. Also eine Zeit des Liberalismus, als der Liberalismus in Österreich, und ich verwende Liberalismus jetzt immer mitzudenken, in Anführungsstrichen, weil der österreichische Liberalismus mit dem, was man in Westeuropa unter Liberalismus steht, herzlich wenig zu tun hat. Ich komme auf das Thema gleich noch einmal zurück. Also diese Leute wie Grillparzer, Möhring und die anderen noch nebenbei erwähnten, gehören ja zu einer Phase des Liberalismus, wo der Liberalismus in Österreich noch nicht regierende Partei ist, nicht nach 1848 versucht, ist der erste Versuch sozusagen, sich in den Besitz der Macht zu setzen, gescheitert. Und dann ist ja eine lange Phase, eine Latenzphase des österreichischen Liberalismus, der dann, und das ist ja etwas ganz Wesentliches am österreichischen Liberalismus, sich sehr stark im Zusammenhang mit außenpolitischen Fragen und mit der Italienfrage entwickelt. Das heißt, der österreichische Liberalismus kommt halb zur Herrschaft nach der ersten großen Niederlage Österreichs gegen Piemont, Sardinien und Frankreich, also nach der ersten Auseinandersetzung um Oberitalien 1860-61 ist der Neoabsolutismus nicht mehr aufrechtzuerhalten und es kommt zu einer ersten Phase der Liberalisierung, die häufig heute als Pseudoliberalismus Schmerlings bezeichnet wird. Im Übrigen, Sie haben ja die Verfassung angesprochen, wo die Gleichheit der Nationen drinnen ist, auch da muss man natürlich gerade als Historiker sehr vorsichtig sein und sagen, was am Papier steht, muss noch nicht mit der Realität übereinstimmen. Nicht? Die Verfassungen der Habsburger Monarchie haben alle eine Gleichberechtigung, auch in der Dezemberverfassung des Jahres 1867, der dann gültigen Verfassung der Habsburger Monarchie, eine Gleichstellung aller Nationen theoretisch begründet und praktisch kam es natürlich keineswegs dazu. Man denke nur an etwa an das Beispiel der Sprachenfrage in der Tschechoslowakei, also im Bereich der heutigen Tschechoslowakei, in Böhmen, im damaligen Kronland Böhmen, über das wir ja schon gesprochen haben. Tschechoslowakei gab es damals nicht. Ich sage, im Bereich des heutigen, der heutigen Tschechoslowakei, sagte ich. Also, dass es hier ein Auseinanderklaffen zwischen Theorie der Verfassung und Praxis der Staatsführung gibt, das ist also eine sehr wesentliche Tatsache. Also nach diesem ersten nach dieser ersten liberalen Phase, dieser halbliberalen Phase, kommt es dann eigentlich erst nach 1866 zur Durchsetzung des Liberalismus als regierender Partei. Und dieser Liberalismus ist in erster Linie, und das ist eine ganz wesentliche Tatsache, die auch Dinge wie das Bild anderer Nationen in der Habsburger Monarchie und damit auch das Italienbild sehr stark beeinflusst, die sehr stark unter dem der allzu früh geschlossenen Ehe zwischen Deutschzentralismus und Liberalismus zu leiden hat. Das heißt, die Liberalen in Österreich versperren sich durch ihre Festlegung auf den Deutschzentralismus, auf die Tatsache, dass die Deutschen in der Habsburger Monarchie vorherrschend sein sollen, im westlichen Teil, nicht? Dann kommt es ja 1867 auch dann zum Ausgleich in Ungarn und zur Trennung in die beiden Reichshälften, also man spricht dann vom cisleitanischen Teil in erster Linie, wo die Deutschen eben die vorherrschende Nationalität geworden sind. Und unter diesen Auspizien des Deutschliberalismus, und wobei der erste Teil des Wortes fast stärker zu betonen ist als der zweite Teil des Wortes, unter diesem Deutschliberalismus ist natürlich auch die italienische Frage sehr stark zu sehen. Das heißt, wenn man in dieser Zeit Italien oder Italiener betrachtet, so ist einer der Aspekte, ich komme auf das Thema gleich noch einmal zurück, einer der Aspekte natürlich die Italiener, die in der Habsburger Monarchie leben, also jene, die eben noch nach 1866 unter habsburgischer Herrschaft stehen, also vor allem Trentino, Triest, die aber jetzt ganz ähnlich wie andere Nationalitäten unter diesem Gesichtspunkt des Deutschzentralismus betrachtet werden. Das heißt, die man versucht, wenn möglich zurückzudrängen, zu unterdrücken, um eben die Vorherrschaft der Deutschen nicht ganz zu gefährden. Es ist natürlich nicht so krass gegenüber den Italienern, wie das etwa gegenüber den slawischen Nationalitäten ist, aber es ist dennoch in der tirolischen Politik etwa sehr deutlich merkbar, dass man hier also versucht, den Deutschzentralismus in den Vordergrund zu stellen. Ich wollte darf gleich darauf antworten, weil das etwas sehr wichtig ist. Sie wissen, dass mir das ja durchaus sehr wohl bekannt ist. Es ist ja die zweite Hälfte, 1848 ist hier wirklich die große Wasserscheide. Ich habe das immer formuliert, einen idealistischen Nationalismus, der eben wie diese beiden Studenten da in der Nähe von wo wir heute sind, nicht nur dieser Deutsche und dieser Tirolische und dieser Italienische, die schwärmen von dem großen Völkerfrühling, der großen Verbrüderung aller freien Völker, nicht, weil jetzt ist es aus mit den Kabinetten, jetzt umarmen sich die Völker. Und dann stellt sich aber sehr bald, schon nach wenigen Wochen heraus, dass gerade dadurch, dass jetzt die Völker Politik mitmachen, der Hass viel ärger wird und es nicht mehr, also Möhring begrüßt die Zeit und erwartet die Zeit, wo die Völker und nicht mehr die kalten, toten, eiskalten Diplomaten machen, da werden sich die Völker umarmen und dann stellt er eben fest an der Realität und da stellen sie alle fest, dass es da nicht geht und dann kommt die zweite Phase und hier ist natürlich auch 1859 erscheint Darwins Werk. Hier wird der Liberalismus realpolitisch, machtpolitisch und, oder das heißt nicht der ganze Liberalismus, sondern werden viele liberale Machtpolitiker, gerade bei Möhring sieht man das klar, nicht, weil er sagt dann, naja, also die Latein, auf einmal redet er dann von den Lateinern, nicht wahr, und dann sucht er also auch in der Vergangenheit gewisse Eigenschaften zu sagen, aber die Praxis zeigt ihm dann doch wieder, man kann nicht diese Klischee der Italiener, die hat er noch in den sibyllinischen Büchern aus Österreich, dann hat er sie nicht mehr, dann sieht er den Wert eines übernationalen Staates, eines Staates, der verschiedene Nationen vereinigt und das ist dann bei aller Bekenntnis, darauf konnte ich natürlich nicht eingehen, aber Sie wissen es ja, wenn Sie es jemals gelesen haben, dass also er natürlich nach 66 sehr fürchtet für diesen Staat, wenn einmal die deutschen Provinzen aus den Kernländern eben nicht mehr folgen werden. Das hat er schon 48 auch gesagt, dass etwa alles, was man auf den morschen Säulen des Austroslawismus errichten will, also hier Palatsky und Jelacic, dass das zusammenstürzen wird, wenn eine vom Osten ausgehende demokratische Revolution das hinwegfegt und dann würden sich also viele kleine Nationalstaaten bilden und die würden dann aber durch das große, starke, durch Preußen geeinigte Deutschland angezogen werden, womit dann schließlich doch das zustande kommt, was man jetzt mit einem Federstrich durch die Vereinigung des Gesamten zu einem starken Mitteleuropa, er ist ja ein Anhänger des Mitteleuropa-Gedankens gewesen, machen können. Also hier gibt es diese Dinge kommen immer wieder zusammen und auf der anderen Seite kommt diese neue Phase eines machtpolitischen Liberalismus, der aber auch scheitert, weil er mit der reinen Konzentration auf die Staaten man eben in diesem mitteleuropäischen Raum bekannterweise nicht auskommt, sondern man also nur den langsamen Abbau der Gegensätze und vor allem eben der Klischee, der Katzelmacher, der Tedesco und so weiter, das müssen wir, und das wollen wir uns ja doch hier bemühen, nicht wahr? Ob sich jetzt einer zur italienischen Kultur, vor allem gerade in Triest oder in der ganzen Zone dort bekennt. Nicht, das ist letztlich oft ein Zufall seiner Schulen und so weiter, und man soll doch daraus nicht einen Mythos machen. Gerade das wollen wir doch ja doch heute in einer Zeit des vereinten Europas doch abbauen. Und es ist auch heute noch so, sowohl in Teilen Italiens, Italien hat sich schon sehr viel geändert, eben durch Jahrzehnte war es noch so, dass jeder Italiener sagte, sehr viele Italiener sagten, mein Großvater war schon Irredentist oder er hat im Risorgimento gekämpft und so weiter. Und dann später sagen sie, ja, mein Großvater war Irredentist, aber der andere Großvater war ein fedele Consigliere Aulico. Nicht da. Und wie ich es ja gesagt habe, in derselben Person hat sich das geändert. Daher bin ich da hier gegen eine solche Geschehens, bin ich sehr stark dagegen, das wollte ich also nur noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht verständlich machen kann. Ich soll mich da nicht verständlich machen. Dann bitte. Es sind noch zwei Wortmeldungen. Eigentlich wollte ich noch was sagen dazu, aber ich meine, ich kann das auch. Wenn die Zeit drängt, bleiben lassen. Ja, ich meine, sind ja und so, bitte gehen Sie weiter, aber bitte ganz. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ja. Vielleicht als Ergänzung zu dem, es wurde ja schon in der Diskussion der letzten Tage, ich glaube, Professor Petersen hat das angesprochen, dass es verschiedene Ebenen auch des Italienbildes gibt. Professor Wanderschlag hat ja sozusagen die Ebene der großen Einzelpersönlichkeiten herausgegriffen. Ich möchte es ganz kurz ergänzen durch die systematische Durchsicht der Zeitungen. Ich habe also für die Zeit ab 1867 bis hinein in die 80er Jahre die liberalen Zeitschriften durchgesehen, zwar in ganz anderem Zusammenhang und nicht speziell auf Italien. Aber da fällt eines auf, dass es natürlich zumindest in der Anfangszeit der Liberalen 68, 70 ja sozusagen drei Italienbilder gibt, die zu betrachten sind. Das ist einerseits, auf das habe ich schon hingewiesen, dass Italien sozusagen innerhalb der Habsburger Monarchie, also die Italiener der Habsburger Monarchie, sprich Trentino und Triest, Dalmatien, dann gibt es von den Liberalen heftigst bekämpft, das ja noch das päpstliche Italien, nicht das zwar schrumpfende, aber doch immerhin noch vorhandene päpstliche Italien, wobei gerade das eine hochinteressante Erscheinung ist, wo politisch Nationales und Antiklerikales zusammenkommen. Das ist aber nicht nur bei Grillparzen, sondern das ist auch auf sehr breiten Basis, darum wollte ich das eben ergänzen, in einer sehr breiten Basis in der Presse der Fall. Und dieses Klischee des ultramontanen Italieners, des katholischen Italieners, das schlägt dann auch in gewisser Weise auf das Italien, also im Sinne des italienischen Staates, des Königreiches Italien, zum Teil zurück, zu dem man also eine sehr ambivalente Haltung hat, dem man aber eben auch in dieses Klischee des katholischen, zum Teil also ungerechtfertigt natürlich von Seiten der Liberalen einordnet und den also im gleichen Zusammenhang, mit gleichen Atemzug wie den Kirchenstaat häufig nennt. Nicht? Da ist also diese antiklerikale Haltung, die den Deutschliberalen so ganz besonders wichtig gewesen ist, das ist eine der wenigen Dinge, die sie also wirklich mit einer gewissen Konsequenz vertreten haben, ihre antiklerikale Haltung, sonst sind sie ja in ihrem politischen Programm eher eine sehr pragmatische Partei in vieler Hinsicht gewesen, aber hier sind sie also ganz linientreu, könnte man sagen, ihrem Parteiprogramm, sofern es so etwas überhaupt gibt, treu, und hier wird also sehr häufig, und das ist ein ganz wesentliches Element, glaube ich, der Klischeebildung, hier wird sehr häufig Italien mit päpstlichen Italien, wird Papst und Katholizismus in Italien in einen Topf geworfen und also das Italienbild sehr stark davon geprägt. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man beachten sollte in der Diskussion. Ja. In anderen Zusammenhang ja ausgeführt, zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, in Igels im Jahr 71, also das ist völlig richtig. Frau Keller. Also meine Frage hat sich zum Teil erübrigt. Es ging gezielt eigentlich dahin, dass Sie haben relativ viel über einzelne Personen gesprochen. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, war eben die Entwicklung des Liberalismus in Österreich, wie sich dementsprechend das Italienbild verändert hat oder wie sich die Haltung der österreichischen Liberalen zu Italien, zu der übrigen Nationalitätenkonflikte unterschieden hat oder auch wie sich die Haltung des deutschen Liberalismus zu Italien vom österreichischen unterschieden hat. Ich möchte, aber Herr Österreicher ist da ja zum Teil auch drauf eingegangen, ich hätte aber noch eine andere Anmerkung. Ich glaube nicht, dass es sehr sinnvoll ist, in der Diskussion immer auf bereits vergangene Diskussionen anzuknüpfen. Es ist relativ schwierig, dann zu folgen. Ja, da haben Sie vollkommen recht, das ist ein Fehler natürlich. Ja, ich meine. Wir haben so viel über diese Dinge geredet, dass ich nur darauf hinweisen möchte, dass es darüber hier in unserer Bibliothek, die wir publiziert haben, ja schon eine Reihe von Publikationen gibt. Zum Beispiel, ich benutze die Gelegenheit, um den ganz ausgezeichneten Beitrag von Ernesto Sestan, gleich in einem ersten, da war in einem unserer ersten Seminare, das also damals Franco Valsecchi und ich gemacht haben, und da hat Ernesto Sestan, also ein linksstehender Italiener, der aus einer istrianischen Familie stammt, aber in Trient teilweise aufgewachsen ist, eine glänzende Darstellung der ganzen Komplexität der Probleme gegeben, die also durchaus verständlich sind. Ich möchte aber auf eines noch hinweisen, das gehört auch zur Antwort an Wotzilka dazu, dass es hier eine sehr schwere Verständigung, auch terminologische, gibt in Bezug auf die Verfassungen. Das Oktoberdiplom Goluchowskis wird von den Italienern vom Standpunkt des Föderalismus aus als liberal bezeichnet. Und das Februarpatent Schmerlings, das man in der österreichischen Terminologie vom politischen aus, von der Innenpolitik aus gesehen, als die liberale Korrektur des konservativen Goluchowski, wird als reaktionär angezeigt. Das heißt genau umgekehrt, weil die Italiener sehen es natürlich, die italienischen Historiker, ich rede jetzt also nicht von, über diese Dinge unterhalten sich ja die Historiker. Die italienischen Historiker bezeichnen das Oktoberdiplom, weil es föderalistisch ist, als freiheitlich oder liberal und die benutzen diese Bezeichnung. Und das zentralistische Schmerling, die zentralistische Schmerling-Bertaler Verfassung oder Tiroler Bertaler, wo die Liberalen eben ganz eisern, das ist etwas anderes, was sie immer, also es gibt eine kleine Gruppe von föderalistischen Liberalen, nicht nur Johann Nepomuk Berger und vorher schon der Schusselka, wie er sich bekennt, aber das Problem der Deutschen ist der Zentralismus, dass das abtrennt. Und weil ich gerade Schmerling erwähne, Schmerling war immerhin Ministerpräsident, deutscher Ministerpräsident in Frankfurt. Er war schon in der Opposition, in der ständischen Opposition, und er ist dann übrigens die einzige größere Persönlichkeit. Es ist ja das Seltsame, dass die Liberalen in Österreich keine bedeutende Persönlichkeit hervorgebracht haben. Und der eigentliche Führer der Revolution des Jahres 48, Josef der Deutsche, Josef der Lichtbringer, Josef der Freiheitsfliege ist, das heißt also nicht der wirkliche Josef der Zweite, sondern auch wieder der Mythos, der idealisierte und der Josef-Mythos. Der Josef-Mythos ist vom ersten Tag, zufälligerweise war es sein Geburtstag, der 13. März, wo man ihm der Josef-Statue auf dem Wiener Josefsplatz, wie er jetzt heißt, vor der Hofbibliothek, die schwarz-rot-gold, die noch eine weiße Fahne gibt, später wird sie dann von einer schwarz-rot-goldenen ersetzt. Der bleibt dann bis zum Ende, als schon die Beschießung, da gibt es diesen wunderbaren Stich, die Beschießung der Hofbibliothek, die Flammen schlagen raus und Josef II. Sitzt also da auf seinem Pferd und hält die schwarz-rot-goldene Fahne. Also die haben bis zuletzt unter die Wiener Arbeiter und Studenten haben gegen die Österreicher, unter Anführungszeichen, nämlich die Truppen von Windischgrätz und Jelacic gekämpft. Also der Gegensatz von Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot-Gold, auf das kann ich im Einzelnen nicht eingehen, das ist ja, darüber kann man, das wäre ein eigenes Seminar sozusagen. Nochmals vielen Dank, wir fangen jetzt die Pause an. Wir müssen ganz pünktlich um 5 Minuten vor 12 mit dem Referat von Herrn Weiß anfangen.